Na spitze. Wir sind jetzt on air. Praktisch. Dann können wir jetzt langsam die Sendung anfangen, oder? Mann, Kinder, bin ich fertig heute. Erstens die Hitze und zweitens war ich in Spandau. Das ist irgendwie eine harte Sache zu viel, finde ich. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Knallern wir jetzt gleich los. Die machen erstmal so eine Übergangs-, oder? So ein bisschen drin. Hallo Freundchen. Hallo Kuttner. Wer bist du denn? Na, hier ist der. Sag mal, der hat überhaupt gar keine Aufforderung, hier anzurufen. Ja, nicht. Ich habe keine Telefonnummer gesagt. Ich, ja, vielleicht wird es heute ja keine Telefonsendung. Ich wollte einen Vorbericht machen. Vielleicht wird es heute ja keine Oh Gott. Und? Naja, was? Na, warte nur. Jetzt machen wir jetzt ganz ruckzuck Chorbericht in 2 Minuten. Richtig? Machen wir hier Volkskorrespondent? Na, war klasse, so wie immer. Klasse wie immer, gut. Und gut. Vom Musikalischen her? Na, wird immer besser. Meinst du? Ja, klar. Bist du sicher? Ja. Gut. Ich habe auch schon gesungen, manche Lieder. Nächste Woche sehen wir uns. Nächste Woche sehen wir uns hier, oder? Nächste Woche, ja. Oder? Am 28. Genau, ist nächste Woche, wenn mich nicht alle täuscht. Wann sollen wir da kommen? 22 Uhr, ja. Was? 22 Uhr. Naja, ein bisschen vorher wäre vielleicht 21.40 Uhr. Gut. Und können wir einfach so rinlaufen und dann... Ja, weiß ich auch nicht. Wir müssen da irgendwie wahrscheinlich den Pförtner knebeln oder was, aber darum kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ach, wir sind ja schön viele Leute im Haus. Genau, ihr seid doch genug... Jo. Oder erzählt er irgendwas von, naja, lass, ja, jetzt wollen wir nicht so ins Detail gehen. Genau. Ach super, die Probe lief prima. Jo. Na, das ist doch schön. Max, vielen Dank für deinen Bericht. Bitte sehr. Okay, tschüssi. Jo, ciao. So, jetzt machen wir erstmal eine Spaßmusik und dann geht's langsam los. Can cha-cha-cha. Not everybody can do the twist, but everybody can do the ska. It's the new dance you can't resist. Ska, ska, ska. Jamaica ska. But everybody can do the ska. It's the new dance you can't resist. Now bow your head and swing your arms, shake your hips, now do a dip. Ska, ska, ska, Jamaica ska. Ska, ska, ska, to the ska. Not many people can cha-cha-cha. Not everybody can do the twist. But everybody can do the ska. It's the new dance you can't resist. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Ska, ska, ska. Jamaica. Aber das ist jetzt praktisch ja Kinderanruf, so habe ich mir das eigentlich auch nicht vorgestellt. Kinder, ihr müsstet nicht so ernst nehmen, wenn ich mal ein bisschen, im Grunde bin ich ja wirsch, auch wenn ich unwirsch rüberkomme. Naja, dann bin ich ganz alleine in der Sendung. So, kickt ihr alle Fußball oder seid ihr noch beim Baden oder was? Mann, oder ist die Telefon kaputt? Dann war heute schon mal eine schöne Musiksendung, oder? Ach, meine Lieblings italienisch-anarchistische Free Distribution Scheiß aufs Copyright Band Max Saiver heißen die. Also werden sie jedenfalls geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. M-A-X-A-I-V-E-R. Hat im Netz frei zum Runterladen ein schicke Doppelalbum veröffentlicht. Bastardi a due Zampe. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Ich kann ja nicht Italienisch. Jedenfalls, da setzen sich auf der EN-CD in italienischer Sprache kritisch mit der Gegenwart auseinander und dann spiegelverkehrt auf der anderen CD kritisch, aber in englischer Sprache mit der Zukunft. Und ich dachte, dann hören wir vielleicht mal rein in den ersten Track. Der heißt 2003, also tendenziell schon wieder Vergangenheit. Ist glaube ich auch nicht so ein neues Album. 2003, Rock'n'Roll Talibans. Hier ist Max Saiver. Ich weiß nicht, wie. Vielleicht kann jemand Italienisch und könnte mir mal erklären, ob das was bedeutet, wie man das ausspricht, dass ich hier nicht so voll den Depp mache. Max Saiver, 2003, Rock'n'Roll Talibans. I'm gonna go. Was das jetzt genau bedeuten soll, versteht man nicht, oder? Rock'n'Roll the Taliban? Rüttel und schüttel den Taliban? Ich weiß es auch nicht. Kann jemand Italienisch von euch? Könnt mir jemand erklären, was Max Cyber bedeutet? Ob das ein Wort ist? Oder wenn dann ein Italiener der Welt, ruft doch mal Warte, an hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, zur Not können auch... Ach, guck mal an, echt, meinst du, du kannst Italienisch? Nee, siehst du, habe ich mir doch gleich gedacht, dass er natürlich nicht Italienisch kann. Ansonsten kann er so, sagen wir mal, das restliche non-italienische Volk hätte jetzt das Recht, hier anzurufen, auf das ich die Gelegenheit habe, praktisch hier das Thema der heutigen Sendung bekannt zu geben. Was durchaus seltsam ist. Hallo? Hallo? Ja, man darf ja nicht so schnell Hallo sagen. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja. Mensch, hallo, wer bist du denn? Ja, ich bin der Kilian. Guten Abend. Kilian? Ja. Ach, da hast du auch einen berühmten, ach nee, das war im Osten, was? Ein Schlagersänger? Ist, glaube ich, ein keltischer Name. Ein keltischer Name? Ja, könnte sein. Echt? Wieso könnte sein? Musst ja, du nur wissen, ist ja dein Name. Da steht keltisch drin? Ja. Aber wo sind die Kelten? Wo sitzen die denn eigentlich genau? Irgendwo. Verstreut in der Ja, Welt. Irgendwo dachte ich mir auch, nee, die sitzen nicht verstreut, sondern die sitzen genau irgendwo. Kilian. Also, aber ich bin ein Deutscher. Ja. Ja. Von wo denn? Aus Großbörnecke, irgend so ein. Das klingt ja aber echt irre deutsch. Wo denn da genauer? Oder also in der Nähe von? Landkreis Aschersleben, Staßfurt. Boah. Ja, echt? Na, das ist ja voll wieder außerhalb des gebührenden Einzugsgebietes. Mhm. Mann. Gerade Gewitter. Oh Mann. Kilian? Ja? Das ist ja keine Wetterberichtssendung. Nee, aber wenn ich mal vorsichtig darauf hinweisen darf. Nee, aber es ist nicht schlecht, wenn man jetzt so deine Sendung hört und jetzt mal... So im Hintergrund Gewitter. Ja, aber hier ist kein Gewitter. Ja, ist ja klar. Ja, stell dir mal vor, das ist aber schlecht, wenn man meine Sendung macht und hier ist kein Gewitter. Ja. Oh, das ist mühsam. Hm? Kilian, was machst du denn? Wie alt bist du? Ich bin gerade 17 geworden. Also gestern. Also quasi so, gerade so aus dem 16 Jahre alt sein raus. Genau. Eieiei, schwierig, wa? Ja. Ja. Ach, bist du eigentlich politisch? Eigentlich. Bist du eigentlich politisch? Warum denn nicht? Politisch? Ja, bist du politisch? Also, ich gucke öfters Polizsendungen, sagen wir mal so. So, also, aus Versehen aber. Nee, und du meinst jetzt aber nicht Vera am Mittag, oder was? Ist schon wichtig. Wie bitte? Ist schon wichtig. Ja? Hm? Was meine, na gut, alles verstehe ich da noch nicht so, die ganzen Begriffe und sonst. Aber was, welche Begriffe verstehst du nicht? Ja, hier mit so Kakophonie, aber ich glaube, das heißt Missklang. Ja, verstehe, aber sagen wir, diese Kakophonie, das ist aber wie 3 Jahre her, oder? Dass das so durch die Medien gegangen ist, als politischer Begriff. Politiker. Also ja. Benutzt einer mal dieses Wort. Aber hast du letzte Mal vor 3 Jahren Nachrichten geschaut? Nee, meine Eltern haben sich... Deine Eltern haben vor 3 Jahren das letzte Mal Nachrichten geschaut und dir davon erzählt und das ist jetzt immer noch so ein Familienmythos. Du Junge, wir haben vor 3 Jahren Nachrichten geschaut und was sollen wir dir sagen, was da für ein fremdes Wort aufgetaucht ist? Kakophonie. Echt, Mami? Ja. Ja. Ja, irre. Ja, vor... So, ich meine, du musst ja auch bald wählen. Jetzt kannst du ja noch nicht wählen, wa? Wählen? Wählen! Nee, nächstes Jahr. Hm? Nächstes Jahr, aber da sind keine Wahlen. Ja. Ist auch blöde, oder? Da kann man wählen und dann darf man nicht wählen, weil keine Wahl. Also da darf man wählen, aber kann nicht wählen. Ich weiß nicht, ob ich wählen soll, weil jede Partei ist irgendwie die gleiche. Aber also ich meine, gut, jede Partei hat Vor- und Nachteile, aber im großen Meinst du? Ja. Im Großen und Ganzen sagt sie. Könntest du jetzt von einzelnen Parteien die Vorteile und von anderen einzelnen Parteien wieder die Nachteile aufzählen? Nee. Zum Beispiel die CDU, naja. Wollen wir jetzt vielleicht mal gemeinsam das FDP-Parteiprogramm aus dem Internet vorlesen? Wäre gleich, glaube ich, auch eine ganz schöne, sowieso denn? Wäre eine gute Spitzensendungsgeschichte. Ja, oder zum Beispiel, wie die CDU sagt, ja, Arbeitsplätze schaffen, Steuern senken. Ja, sie wollen ja eigentlich die Mehrwertsteuer erhöhen und die Steuern vereinfachen. Aber ich bin sicher, dass da wieder neue Steuergesetze dazukommen, sodass da wir im Endeffekt bestimmt wieder mehr zahlen. Aber findest du gut, wenn die Steuern gesenkt werden? Ja, das finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Aber warum? Warum ist es eine gute Idee? Ich meine, wenn sie ja die, solange sie, sag ich jetzt mal ein Beispiel, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird. Gut. Ja. Und die Steuern gesenkt werden, da habe ich im Endeffekt im Jahr eigentlich mehr verdient und kann mehr kaufen an Lebensmitteln ja. Oder an was anderes. Aber andererseits Mehrwertsteuer erhöht wird. Ja, aber andererseits wird auch mit den Steuern wird auch quasi bei dir der Rasen gemäht und die Straßen gebaut. Ja, das ist richtig. Und die Kindergärten und so weit. Hm. Naja, brauchst du ja nicht mehr, bist du ja jetzt 17, wa? Ja. Jetzt jo, noch ein Jahr, dann geht's los. Ja? Noch ein Jahr, dann bin ich ab. So, Freiheit braucht Arbeit. Genau. Ja, steht hier bei der FDP. Mehr Arbeit gibt es nur mit Marktwirtschaft und Wettbewerb. Nur da, wo freier und fairer Wettbewerb herrscht, werden Ideen für neue Produkte, Verfahren und Dienste entwickelt und entstehen damit genug neue Arbeitsplätze. Mhm. Warum entstehen eigentlich Arbeitsplätze? Und das Witzige ist, mein größter Bruder, der ist in der FDP drin. Meine Schwester ist in PDS drin. Und? Gibt es da mal Kloppe zu Hause? Nee, aber da gibt es immer so diese beleidigenden... Beleidigende Quasi-Diskussion. Ja. Das ist ja supi. Nee, aber wir machen heute Kinder, sondern ich mache heute mal eine L-Sendung, dachte ich. Cool. Ich meine, das kam jetzt aber ein bisschen schnell. Cool. Warum ist es denn cool, wenn ich... Ich habe es ja auch gerade erst gesagt. Warum ist es denn cool, wenn ich eine L-Sendung mache? Na gut. Außerdem, was ist denn eine L-Sendung überhaupt? Ein bisschen schnell. Meine Frage, was heißt L-Sendung? L, da kennst du nicht. Ja, genau. Das hättest du aber gleich stellen sollen, die Frage. Hm. Eine Frage, die sich um den Buchstaben L kreist. L. Was fällt mir zu L ein? Lampe. Ja, na, damit werden wir schön locker hier 3 Stunden vollkriegen mit Lampe. Nein, ich dachte, dass man mal vielleicht so Sachen zusammenträgt. Ja. Lässige Sachen. Wie wär's denn, wenn man einen Satz zusammenträgt, der nur mit dem Buchstaben L anfängt? Na, mach doch mal. Das geht überhaupt gar nicht. Da müsste ich vielleicht nachher nochmal anrufen. Da müsste ich erstmal noch ein bisschen überlegen. Aber ich denke mal, da würde ich einen hinkriegen. Ja? Lothars Lampe leuchtet lieblich. Zum Beispiel. Ja, aber es ist natürlich auch ein schrecklicher Satz. Na gut, er muss aber auch einen Sinn ergeben, denke ich. Naja, mach doch Sinn. Lothars Lampe leuchtet lieblich. Wirklich? Lieblich. Findest du nicht? Na, Lothar seine Lampe leuchtet und in einer Art und Weise, die man nur als lieblich bezeichnen kann. Ich habe nur einen Anfang beim Satz. Leichte Luft liegt. Ja, weiter weiß ich nicht. Oh. Ja. Ich denke, da kriege ich noch ein Ende hin. Muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Liegende Luft leicht. Genau. Aber Leichen mit AI. Dann, naja, gut. Nee, ich dachte, dass man mal vielleicht so ein paar Sachen zusammenträgt, die extrem lässig sind. Und mit L anfangen. Au, das ist schwierig, wa? Oder zum Beispiel. Das ist irgendwie nicht so einfach. Ein Land mit so und so viel L? Nein. Ich meine jetzt, so viele Länder, die mit L anfangen, in einer bestimmten Zeit. Naja, weiß ich auch nicht, wie viel gibt's denn da? Ist ja, also, vielleicht 5 oder was? Luxemburg, Litauen, Lettland. Ja. Dann hört's bei mir schon auf. Latein? Ah, nee. Latein, jetzt nee. Ja, das ist nicht direkt Land. So, eine lässige Sache, die mit L anfängt. Fällt dir da was ein? Was irgendwie total lässig ist und mit L anfängt? Siehst du? Ich könnte nachher nochmal anrufen. Ich merke, das wird wieder alles eine total schwierige Sendung, weil die Nachdenklichkeit erfordert. Sieh das nicht so deprimiert. Na, ich bin doch schon so deprimiert jetzt. Sei optimistisch. Meinst du? Ja, sagt ihr, das Glas ist halb voll. Ja, aber die Frage ist, wo steht es? Ich sehe da nicht bis zum Horizont kein Glas zu sehen. Kuttner? Ja? Ich hätte mal eine historische Frage. Eine historische Frage? Und zwar, vor einiger Zeit, da kannte ich Fritz auch erst seit neuem, da war irgendwie deine Sendung gerade, habe ich mal... Ah, Spitze, da hast du aber Glück gehabt, ja. Ja. Ja. Da war was ganz Komisches, da war irgendwie so ein Fritz-Raumschiff, das durchs All flog, mit so einem Computer namens Poffel. Was war denn das? Weiß ich nicht, war nicht meine Sendung. War das nicht deine Sendung? Nee, war was anderes. Nee, war ich nicht. Fies, also, wa? Doch, da warst du irgendwie mit drauf. Das, weißt du noch, da hast du irgendwie die Nachrichten gesagt, so, jetzt kommen gleich Nachrichten. Und das habe ich irgendwie auch mal auf Kassette aufgenommen. Echt? Musst du mir mal vorspielen. Huh. Vielleicht finden wir dann raus. Ja, müsste ich auch erstmal suchen. Naja, Kilian. Ja? Ich danke dir aber erstmal für deinen Anruf. Jo, hat Spaß gemacht. Ja? Okay, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir jetzt erstmal wieder eine schöne Musik, die sich jetzt durch eine bestimmte Form von wirklich beeindruckender Stimmakrobatik, sogenanntem Kehlkopfsingen, was ja so in der Mongolei und in Tuva verbreitet ist, sich befleißigt. Huun Huur Tur heißt die Band. Huun Huur Tur. Und der Song heißt, ich meine, das wird euch nicht weiterhelfen, aber der Song heißt Borbangadir. Werden. Sag ich jetzt nur so aus Quatsch ran gespielt. Huun Huur Tu heißen die Jungs. Vier lässige Jungs. Klingt schon lässig, oder? Und ich finde, Kinder, wenn ihr selber Musik machen wollt, dann fangt nicht an, auf leeren Plastikkanistern in der Hasenheide in Neukölln rumzutrommeln und fangt bitte nicht an, Didgeridoo zu spielen. Das ist ganz schrecklich. Übt lieber Kehlkopfgesang. Da muss man ja nicht weiter, man muss nur eben seine üben. Aber ein bisschen üben, dass es so resoniert. Da macht man, glaube ich, ganz interessante, bizarre, durchaus nicht unrelevante Körpererfahrungen. So, lässige Sachen, Mann, jetzt ist aber jetzt trotzdem nichtsdestotrotz. Hallo, lässige Sachen mit L werden versuchen wir hier zusammenzutragen. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Mal, wenn ich will. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, wer bist denn du? Ich bin der Arne. Arne? Ja. Tag, Arne. Tag. Bist du auch Zielgruppe 16? Nee. 3 Jahre jünger. Problemgruppe? Oh, noch 3 Jahre jünger? Ja. Mann. Jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie Bernd das Brot. Wieso denn das? Naja, will ich jetzt nicht weiter in Details sehen. Hey, ich bin kein großer Fan von dem, ne? Bist kein so großer Fan von dem? Ja, nee. Naja, gut. Okay, na, kann ich mit leben. Hm. Arne, eine letzte Sache mit L. Ja. Ja, du hattest jetzt Zeit, dir Gedanken zu machen. Ich weiß. Ich wollte bloß sagen, ich bin ein riesengroßer Metal-Fan. Ja. Weißt du? Du wirst dich gleich über die nächste Musik freuen. Und darum mag ich das Wort Lärm. Lärm? Ja. Lärm ist eine lässige Sache mit L, meinst du? Ja, schönes Wort, super. Stimmt, meinetwegen. Ja. du, ich wollte dich noch fragen. Aber cooler Lärm ist ja nur welcher, den man selber verursacht, oder? Ja, natürlich, ja. Also wenn alle Leute Lärm machen, oh, das geht aber total auf den Keks. Ja, du, ich mach selber auch Lärm. Wie bitte? Ich mach auch Lärm. Echt? Wie denn? Womit denn? Ja, ich, in so einer Lärmkombo? Kennst du Stefan Raab? Wen? Stefan Raab kennst du? Nee. Stefan Raab? Nee. Woher soll ich ihn kennen? Na, egal. Dann kennst du Götz Alsmann. Ja. Der spielt doch Ukulele. Ja. Sowas habe ich auch. Ja, aber das klingt ja jetzt nicht nach Heavy Metal. Du, aber ich habe ja Verstärker dran. Also tu noch immer und Verstärker und dann. Ja, aber vielleicht könntest du mal so ein bisschen mit deiner Ukulele ein paar Motorhead-Songs covern oder Metallica oder so ein Kram. Na, richtig, so eine Sachen. Sepultura mache ich ja immer. Ja, naja, mach doch mal. Nimm das mal schön auf und schick es mir. Ja. Aber mit präzisem Gesang. Ach so. Machst du schön MP3 draus, einen Sepultura-Song gecovert. Mhm. Und schickst mir das an kuttner.de. Würde ich mich sehr freuen drüber. Siehst du, da kommen wir schon wieder zum Sache L. Stell dir mal vor, wir wären jetzt alle Asiaten. Ja, was wären dann? Ja, dann würde das nicht Roots Bloody Roots heißen, sondern Loots Bloody Loots. Oh, nicht schlecht. Ja, das klingt doch scheiße. Nee, klingt super. Naja, denkst du? Ja, klingt besser als Roots Bloody Roots. Finde ich nicht. Finde ich doch. Nee, Roots Bloody Roots klingt viel aggressiver. Und dann würdest du aber Alne heißen. Hä? Oder, wie heißt du? Ja, dann würde ich Alne heißen. Na, hab ich doch eben gesagt. Oder ach, sag mal, du bist aber ein bisschen langsam. Ja, Friedlich ist doch niedlich. Ja, du weißt, ich heiße ja auch Friedrich, ja. Finde ich auch. Friedlich, na siehst du, super. Jetzt, wo du es sagst, ja. Alne, da haben wir uns ja einigen können. Ja, siehst du. Die nächste Musik schenke ich dir hier. Oh, das ist aber nett. Beatallica. Super. Ja, ist eine lustige Band, die im Metallica-Style Beatles-Songs covert. Das finde ich ja supi. Das ist auch supi und hört sich total spitze an. Tschüss, Arne. Okay, danke. Vielen Dank für den Lärm. Dankeschön. Ja, und du kannst dich jetzt für den Lärm, den ich mache, auch wieder bedanken. Finde ich super. Also du müsstest jetzt mal auch sagen, vielen Dank für den Lärm. Ja, ich danke dir. Ich danke dir, sondern du müsstest auch sagen, vielen Dank für den Lärm. Vielen, vielen Dank für diesen Lärm. Genau, und jetzt machen wir dein Radio aber richtig laut. Okay. Und ein bisschen Headbang. Ja, ich hab lange Haare, mach mal. Okay, tschüss, okay, Herzchen. Supi, ciao. Ey. Bis dann. This happened once before. We smashed your door. No reply. You said it wasn't you, but I heard your head through your window. Whoa. Home, the strong survive, 'cause I know where you've been, and I won't back. Metallica waren das. Wenn Fritz in Eberswalde, dann 100,1. Fritz Info. 22.33 Uhr. Das Wetter in manchen Teilen Brandenburgs und Berlin regnet und gewittert es heute Nacht bei milden 18 bis 13 Grad. Wollen wir mal hoffen. Morgen wolkig und ab und zu soll es noch regnen. Im Laufe des Tages heitert es dann aber auf und es wird wieder schön. Sonne bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad. Und jetzt Sonne und die Meldung mit Mario Bartsch. Israel hat den Palästinensern erlaubt, den Flughafen in der Stadt Gaza wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist ein Ergebnis der heutigen Gespräche zwischen Palästinenserpräsident Abbas und dem israelischen Ministerpräsidenten Sharon. Der Flughafen war vor 4 Jahren zerstört worden. Das Gespräch in Jerusalem war das erste seit 4 Monaten. Die Europäische Union hat es nicht geschafft, die Treibhausgase zu reduzieren. Das hat die EU-Umweltagentur mitgeteilt. Danach seien die Emissionen im Jahr 2003 um über 1% gestiegen, weil wieder mehr Strom durch Kohleverbrennung erzeugt wurde. In den USA ist 41 Jahre nach dem Mord an 3 Bürgerrechtlern ein Ku Klux Klan-Mitglied verurteilt worden. Der heute 80-Jährige wurde wegen Totschlags in 3 Fällen schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll später verkündet werden. Die Bluttat wurde durch den Film Mississippi Burning von 1988 weltweit bekannt. Zum Sport. Im Confederations Cup-Spiel Deutschland gegen Argentinien steht es kurz vor Ende 2:2. Die deutschen Tore schossen Kurani und Asamoah. Kapitän Ballack und Torhüter Kahn stehen heute nicht auf dem Platz. Beide Mannschaften sind schon für das Halbfinale qualifiziert. Der Verkehr auf Fritz B158 Berlin Richtung Angermünde zwischen Blumenberg und Bad Freienwalde gab es einen Unfall. Dort ist die Straße gesperrt. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Samstagnacht, Fritz Club Disco. Die Leute sind super cool, super locker. Keiner guckt drauf, wie man angezogen ist oder wie man rumläuft, was man für eine Frisur hat. Es ist egal, was du bist. Die Musik ist cool, die Abwechslung. Mal richtig was zum Tanzen. Musik ist cool, Leute sind cool. Nee, geht schon klar. Fritz Club Disco. Jetzt auch mit Chillen und Grillen im Fritz Club Garten. Immer samstags ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Preis der Musik. Fritz. ยุบคอยสักหน่อยได้ไหมได้ยุบเมื่อใดแล้วผมจะม่วนใจ Ich finde ja, die Musik, die ich spiele, die ist immer total spitze, die ist 1A. Die Probleme sind nur immer, die lässt sich so schwierig ansagen. Das war ein Song, der von so einem Sampler, CD-Sampler stammt, der Thai Beat heißt. White and Rockin' 60s Sounds from the Land of Smile Volume 1 mit so Thai Beat Band Aufnahmen eben aus den 60ern und den wir da eben gehört haben, der hieß Der Dong Dang. Wobei, das kann man sehr gemerken. Der Dong Dang, der Dong Dang, der Dong Dang mit dem Song Yip Mer Dai. Der Dong Dang mit Yip Mer Dai. Yip Mer Dai. Oh, you twitched! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wie gesagt, was machen wir heute? Wir machen heute eine schöne L-Sendung und versuchen ein paar lässige Sachen zusammenzutragen, die mit L anfangen. Und ich fand's ja nicht so schlecht, was Arne gesagt hat. Trotzdem mit natürlich eben, wie gesagt, immer nur schick ist, wenn man es selber macht, selber verursacht. Lärm, sagte er, Lärm, eine lässige Sache. Wenn ihr andere lässige Sachen habt, die aber eben, wie gesagt, mit L anfangen müssen, dann könnt ihr hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Yes, I know, ist wieder eine Sendung, wo man nachdenken muss, was jetzt, sagen wir mal, euer Wohlgefallen nicht unbedingt hervorruft. Nicht. Der Sachse hatte die Witter exportiert. Nichtsdestotrotz beharre ich da drauf, dass ihr auch hin und wieder mal ein, ach, das wäre doch jetzt aber erfrischend, oder? Wenn's wirklich gewittert, dann reiß ich mir die Kleider vom Leibe und tanze draußen im Regen und würde eben hier, eben einfach eine lange Musik auflegen. Oh ja, mach mal, mach mal. Hallo? Bei mir gewittert's echt. Ja, hier hat's ja eben auch gerummelt. Hast du nicht gehört? Ja, sag doch, mal, so hörst du zu, genau, das ist das Problem, dass keiner genau zuhört. Nein, in Deutschland Mann. Mehr. Alle reden, alle reden, alle reden. Ehen Westerwelle nach dem anderen. Aber dass man ihnen ja zuhört, wie es bei mir im Studio rumpelt. Mhm. Ach, da ist eben der Moment, wo man sich dann eben total einsam fühlt. Und dann denkt man, Mann, ey, man redet, man macht eine schöne Sendung, was der Fact, keiner hört zu. Ach, ist so traurig. Also, erstmal, ach Gott. Ja. Was denn? Wer bist denn du? Ich bin jetzt ganz traurig. Ich bin der Horsti. Ach, Horsti, das ist doch ausgedacht. Na, ist doch egal. Ja, stimmt, aber wenn man so hört, dass es ausgedacht ist, dann ist es auch nicht mehr schön. Na, aber ich will... Du könntest dich doch Stefan nennen. Das wäre vielleicht auch ausgedacht, aber man würde nicht merken, dass es ausgedacht ist. Okay, dann heißt es Stefan. Ja, aber wenn du dich jetzt, sagen wir mal, irgendwie Franz Josef nennst, dann wissen wir doch, stimmt so nicht so richtig. Und was mit Peter? Na, meinetwegen, Peter geht auch. Okay, Peter. Peter. Also. Peter, wie alt bist du denn? Ich? Das kann doch nicht wahr sein. 15? Ja. Man, sag mal, aber heute drücke ich ja den Altersdurchschnitt hier wieder, oder? Ich glaube, ich mache hier offensichtlich sowieso die jüngste Sendung auf dem Sender. Ach, sind jetzt schon Ferien? Nee, die fangen erst an jetzt die Woche, morgen. Oder? Morgen. Zeugen, das sind 2,5, haut er mir rein und fährt schon aus. 2,5? Ja. Aber oh, ich denke, wo denn? Mathe und Physik. Oh nee, schäm dich. Ja, aber echt mal. Aber ich habe einen Ausgleich. Also was heißt denn Ausgleich? Bist du im Sportjut oder was? Nee, ich habe in Kunst eine 2. Ach, Kunst. Ja. Na, Kunst machen wir mit links. Kunst machen wir mit links. Mathe muss man können. Aber erstmal. Kunst kann man sowieso. Wegen dem Kehlkopfgesang. Ja. Also, mein Freund hat mich gerade eben angerufen. Ja? Und er meinte, ich kann es ja auch. Ich habe ja auch geübt. Und? Habe ich meine Noten rausgekramt. Wer kann das? Du kannst es? Ja. Aber das gibt so eine totale Resonanz. Das reicht ja nicht, zu machen. Nee, ich kann das. Mach mal. Ich muss aber erst meine Noten holen. Wieso denn deine Noten? Dazu braucht man keine Noten. Die machen das auch ohne Noten. Nein, die machen es mit. Du lügst. Du willst jetzt irgendeine CD einlegen. Nein, warte. Natürlich, du willst mich hinter das Licht führen. Ich muss mich aber erst aufhören. Ja, mach mal erst. Okay. Nee, das ist Kopfstimme. Das war kein Kehlkopf, wir sagen. Das war nur Kopfstimme. Doch. Die kann ich auch geben. Ja, finde ich auch gut. Nee, ist aber nicht gut. Das ist ja eine Aufwärmung. Ich muss dann meine Stimme. Mach mal. Also. Na ja, schon fast. Fast? Ja, ich mache das seit einem halben Jahr. Ja, du musst noch ein bisschen üben, glaube ich. Ja. Hast du jetzt eigentlich noch eine letzte Sache mit Alien an schon? Nee. Ich habe erst gedacht, dass wir Sätze sagen sollen. Nee, nicht Sätze, sondern einfach total letzte Sachen. Wie Lärm gesagt, eben. Ach so, dann sage ich entweder Loser. Nee, das ist ja nicht lässig. Ja? Okay, dann. Ja, aber wer ist denn? Wer, bist du Loser? Nee, aber ein Freund von mir, der gerade zuhört. Und der ist aber deswegen total lässig? Richtig. Ach, sag mal, aber richtig. Du kannst aber deinen Freund direkt anrufen, mit dem musst du doch nicht über Radio kommunizieren. Naja, aber finde ich. Warum sind Loser lässig? Naja. Willst du ihn da sein? Nee, Mann. Naja, warum? Also, der ist doch nicht so lässig, offensichtlich. Man kann Schipper. Den La Fontaine vielleicht. Sollten wir den als lässig? Oder als Loser? Ja. Oder warten? Ja. Ja, nein, da reicht nicht einfach ja zu sagen. Im Grunde würde ich jetzt eine vernünftige Begründung von dir erwarten, die mit der ich aber sicher mit Sicherheit nicht rechnen, sicher nicht erwarten kann. Richtig. Ja, richtig. Peterli, Peterli, Peterli. Na, ich du machst Peter. Na, du machst mir aber gar keinen Spaß, muss ich an der Stelle mal sagen. Naja, weil du so unnachdenklich bist. Und außerdem eine 5 in Mathe und in Physik hast. Das ist nicht schön. Ich weiß nicht, ob in Physik. Da stand das schon eine 4, aber. Naja, das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ja. Ich finde, Künstler sollte man nicht werden dürfen, ohne eine 1 in Mathe zu haben. Ansonsten kommt eben nur Quark raus. Aber der Lehrer stinkt voll. Ach, Quatsch, naja, ey, soll ich mal was sagen? Wenn was stinkt, dann sind in aller Regel Schüler. Da wollen wir uns jetzt mal nichts vormachen. Aber wirklich, diese Ausdünstung von 15, 16-Jährigen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Das finde ich irgendwie sowieso eine ungehörige Bemerkung. Jeden Lehrer, so der ist sofort raus. Ich bin auf Seiten der Lehrer. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin lebensmüde. Lebensmüde? Wer schmeißt denn damit Lehm? Der sollte sich was schämen. Ja, kann der denn nichts anderes nehmen als ausgerechnet Lehm? Ja. Ja. Kann er. Genau. Und weil du lebensmüde bist, steigst du auf Tonübungen um. Ne, ich laufe ganz lässig so, wenn die Bahn kommt, laufe ich so ganz lässig so. Aber hast du jetzt was lässig mit dem L? Hm? Hast du was lässig mit dem L? Ist Lebensmüdigkeit, ist doch nicht lässig, oder? Ist Lebensmüdigkeit. Ja, ist aber lässig, wenn man so auf alles scheißt, so über die Straße einfach läuft und zu gucken, ist doch lässig. Ist es lässig? Aber ja, die Schwierigkeit, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen bekloppt und lässig? Das eine fängt mit L an und das andere fängt mit B an. Ja, das stimmt. Da hast du schon mal recht, wir nähern uns gewissermaßen den Differenzen von bekloppt und lässig. Aber hinter den, ich meine jetzt aber, sagen wir eher, was die Wortbedeutung betrifft, der Unterschied zwischen lässig, was assoziiert man mit lässig, was meint denn lässig, im Gegensatz zu bekloppt. Sind ja oft so Sachen, von denen man nicht genau weiß, ist es nur lässig oder ist es bekloppt. Ja, bekloppt. Zum Beispiel, wenn man eben einfach so über die Straße geht, ohne sich Gedanken zu machen. Würde ja aus meiner Perspektive tendenziell eher als bekloppt weggehen. Na, oder du hast dich ja jetzt für lässig gehalten. Lässig, ja gut. Wie heißt du denn überhaupt? Na, ich heiße Stefan. Wie alle. Ja. Wie alle 15-Jährigen. Ja, genau. Ist klar. Kriegst du morgen Hochzeugnisse? Nee, ich gehe morgen in die Schule und probiere meine neue Waffe aus. Och Gott. Jetzt mach doch nicht so eine Quatsch. Ach stimmt, das ist eine alte jetzt Waffe. Jetzt erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ich weiß, es ist eine alte Waffe. Ja, erzähl doch nicht so eine Quatschkacke hier. Mensch, wir sind dann im Kindergarten. Ja, im Kindergarten macht ja, man ja, aber wir nicht, sind doch nicht sowas im Kindergarten. Wird immer nur in Schulen gemacht. Naja, aber wir sind ja im Kindergarten. Ja, aber ausgedacht wird das von mentalen Kindergartenkindern. Schlecht erzogenen mentalen Kindergartenkindern. Kinder sind die dann aus Versehen eigentlich noch in den Kindergarten gehören, aber dann schon in die Schule gehen und damit natürlich komplett überfordert sind. Mit der Schule, mit dem Klingeln, dass Mutti ihnen ihre Stullenbüchse um den Hals hängt und die da vorne so rumschlappert und so Sachen. Da fühlen die sich natürlich unwohl und erzählen immer ganz schreckliche Geschichten, dass sie jetzt aber Amok laufen und mit ihrer alten Waffe in die Schule gehen. Aber man weiß natürlich, dass eigentlich eher nur deswegen so wütend sind, weil sie ihren Schlüppergummi für den Gummitwist wieder zu Hause vergessen haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, mal was anderes sagt, genau. Doch mal ein lässiges Wort mit L. Nö, muss ich ja nicht. Außerdem habe ich das einzige lässigste aller lässigen Worte mit L schon gesagt. Lässig. Habe ich gesagt, dass du es sagen musst. Habe ich gesagt, lässig. Das ist überhaupt sowieso nicht mehr zu übertrumpfen. Siehst du, wieder keine Gedanken gemacht. Mein lieber Freund, das ist ja eine Sendung, die eigentlich zum Nachdenken verpflichtet. Ja, also ja. Kannst du noch mehr so abgefahrene Musik spielen wie Like a Tim oder so? So gibt's da noch total viele, die so elektrische Musik machen wie Tylop und so. Kannst du da noch mehr? Patrick Catani. Wen? Wen? Genau, woher kennst du Like a Tim? Na, das hast du doch mal gespielt. Ja, aber das ist aber schon ewig her. Ja, von hast du gesagt. Bestimmt vor 3 Jahren. Ich habe mir die Platte sogar bei eBay mal gekauft, weil das ist echt ab. Echt? Naja, oder Patrick Catani kommt genau aus derselben Ecke. Da gibt's total viele. Kennst du Cylob? Kennst du das Replex-Label eigentlich? Nee, kenn ich alle nicht. So viel, ja, ihr habt so viele. Man kann ja unfassbar zu viel. Man kann ja überhaupt keinen Überblick halten, oder? Ja, ja. Genau. Aber das wäre cool, wenn du noch so Musik, wo Leute so coole Sachen gesampelt haben irgendwie. Naja, das kriegen wir schon mal hin. Okay. Okay, er spielt auf jeden Fall schon mal super Musik hier mit diesem Kehlkopf, war interessant. Ey, ist doch super, genau. Das habe ich noch nie gehört. Genau. So eine Sachen, deswegen kann man deine Sendung hören, weil immer wieder eine coole neue Musik. Ach, das ist aber charmant gesagt. Dann hören wir jetzt mal. Ja, ich will, das ist einfach nur nicht gelogen. Hören wir jetzt mal Country Porn. Okay. Vom Feinsten. Echt eine Platte, die Country Porn heißt und ich glaube, sich auch durchaus country-pornografischen Tunes befleißigt. Mit so schönen, Chinga Chevin heißt der Typ, mit so schönen Songs wie Sit, Sit, Sit, Sit on My Face. Aber den hören wir jetzt nicht, sondern Essel from El Paso. Okay, vielen Dank für den Anruf. Okay, bitteschön, tschüss. Tschüss. Chinga Chevin, Country Porn von 1975. Asshole from El Paso. Have no lovin's in El Paso. We don't have no porno picture shows. We don't swap our wives with our neighbors. And we keep our kids away from Mexico. We don't burn our brains out on tequila. We don't squeeze our zits out on the wall. We don't kiss our mummies in our wet dreams. And a peyote enema is the biggest thrill of all. It's a place where sweet young virgins are defiled. You walk right down the street knee-deep in tacos. Paying braceros still get 20 cents an hour. Now our wives don't nurse their babies out on Main Street. No, they don't put their bosoms on display. They don't feed us no crunchy granola. Coasting fruits and nuts wedges to make you fart all day. And I'm proud to be an asshole from El Paso. It's a place where sweet young virgins are defiled. You walk right down the street and you're deep in a horseshoe. And Becerra stick in 26 rounds. Or have orgies. We don't mess with commies, queers, or Jews. Commies, queers, or Jews. And we don't tie and macrame our nose hairs. Just like the hippies out in San Francisco do. But we don't wipe our asses with old glory. God and a Lone Star beer is all we trust. We keep our women virgins till they're married. get sheep is good enough for us. And I'm proud to be an asshole from El Paso. It's a place where sweet young virgins are devoured. I say you walk right down the street, knee deep in tacos. Zero still get 20 cents an hour. Yet I'm proud to be an asshole from El Paso. Cause there's a place where three young virgins are defiled. We don't walk right down. Hey, you walk right down the street, knee deep in tacos. Plants in El Paso, Texas, USA. Chinga Chavin mit Asshole from El Paso ist, naja, ist wieder eigentlich im Grunde eine Coverversion. Aber kann ich jetzt hier nicht alles erklären, sondern wir müssen hier straight mit der Sendung, ach hier donnert's und gewittert's und der Regen fällt vom Himmel. Das ist schön, wir müssen hier aber streng mit der Sendung weitermachen und versuchen ein paar lässige Sachen zusammenzutragen, die mit L anfangen. Die bisher einzig wirklich ernsthafte lässige Sache, die genannt wurde, ist Lärm. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. Lieber Freund und Kupferstecher, wie heißt du denn? Icke? Ja. Ah, Steffi. Liebe Freundin und Kupferstecherin, du heißt also Steffi. Könnte ich ja jetzt nicht damit rechnen, dass hier Frauen anrufen. Das ist nämlich eigentlich eine reine Männersendung. Das ist praktisch, kannst du dir vorstellen, wie ein türkisches Café, wo nur so alte Männer rumsitzen, Pfefferminztee trinken und Wasserpfeife rauchen. So musst du dir die Sendung vorstellen. Und wenn da eine Frau reinkommt, dann gehen aber alle Blicke hoch. Steffi, wie alt bist du denn? Ich weiß, fragt man Frauen nicht, aber das ist jetzt irgendwie rein technisch. Ich muss hier eine Erhebung machen, dass sie einfach wissen, dass das eine irre junge Sendung ist. Ja, und zwar bin ich 22. So, und wie viel verdienst du denn im Monat? Das, weil das Interesse ist für die Werbung total wichtig. Für die Werbung, ja. Im Moment verdiene ich eigentlich bloß BAföG und das beläuft sich ungefähr auf 320 Euro im Monat. Ja. Planst du denn im nächsten Jahr die Anschaffung eines Kleinwagens? Nee. Hast du einen Bausparvertrag? Nein. Auch nicht? Nein. Willst du denn jetzt gleich mal Mutti werden? Auch erstmal nicht. Zumindest nicht in nächster Zeit. Wieso denn nicht? Man, sag mal, wer soll denn deine Rente mal bezahlen? Ja, aber, und was studierst du denn eigentlich? Jetzt sag nicht irgendwie Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und Germanistik oder Politologie und Publizistik. Ich hoffe, du studierst BWL und könntest mit mir jetzt über die unsichtbare Hand des Marktes resonieren. Da könnte ich sicherlich auch was zu sagen. Echt? Aber ich studiere Linguistik. Linguistik? Schönes Wort mit L. Stimmt, schreibe ich gleich unter Lärm runter. Finde ich eine total lässige Sache. Linguistik. Steffi, du hast es jetzt fast so direkt en passant, möchte ich fast sagen, hier die Aufgabe gelöst, die hier allen Hörern und Hörerinnen, allen Freunden und Freundinnen und allen Kupferstechern und Kupferstecherinnen gestellt habe. Ja, ist doch toll, oder? Ja, das ist total toll. Außerdem wissen wir, dass du, was, 350 Euro im Monat? 320. Reicht eigentlich hinten und vorne. Kann man ja auch richtig Sprünge mitmachen, oder? Was? Und verdienst du eben nebenbei noch Geld? Als Nachtschwester? Naja, nee, so hier und da mal Oma, Opa, Mutti verdienen. Das kann man ja nicht direkt verdienen nennen, oder? Oder ist es doch schwer verdiente Geld wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Zu Oma, Mutti und Vati freundlich sein? Nur für 20 Euro oder 50 Euro? Ja. Oder? Da stapelt man doch lieber Kisten Kartons bei Aldi. Naja, ja, also im Moment habe ich keine Zeit zum Arbeiten, leider. Nee? Das heißt, du bist jetzt quasi auf deine freundlich verlogene Freundlichkeit deinen Verwandten gegenüber angewiesen. Ach ne, eigentlich bin ich ja nicht verlogen freundlich, eigentlich bin ich mehr. Bist du richtig freundlich? Ja, ich bin echt. Ja, du musst jetzt aber nicht zu mir freundlich sein. Von mir kriegst du kein Geld. Tut mir leid, ich kann dich da in deinem Studienwunsch nicht finanziell unterstützen. Ja, wahrscheinlich ist das so ganz natürlich, so natürliche Freundlichkeit. Bei dir? Ja, möglicherweise, ja. Aber indem man doch mal ein bisschen die Hoffnung raushört, dass jetzt der ebenfalls ja durchaus naturfreundliche Moderator, in dem Fall Icke, mal einen 20-Euro-Schein wachsen lässt. Nee, ich glaube, das ist... Nee. Ja, nee, ist jetzt auch bloß eine fiese Unterstellung von mir. Ich will mich damit nur interessant machen. Haha, hast du doch... Jetzt könntest du aber sagen, hast du doch gar nicht nötig, du bist ja schon so irre interessant. Ach, dann würde ich aber abwehren. Ach nee, sagt es nicht, ich bin so bescheiden. Ja. Steffi, ey, warum rede ich denn jetzt hier kompletten Müll? An mir liegt es nicht. Wahrscheinlich war nicht so gut mit dem Zuhören. Ja, offensichtlich. Ja. Ja, vielleicht solltest du irgendwie eher so eine Psychotherapie aufmachen. Und sagen, ja, setz dich mal hin, wenn du Kind, und jetzt erzähl mal. Genau. Und dann mit diesem verlogen freundlichen Gesicht. Genau. Irgendwie nach einer Stunde 70 Euro in Empfang nehmen. Ja, doch, den Leuten so den größten Blödsinn aus der Nase ziehen. Wäre doch auch nicht schlecht, oder? Du könntest ja auch mal sagen, das ist irgendwie eine alte chinesische Psycho-Dings da. Du weißt ja, das geheime Wissen der Frauen, die traditionelle chinesische Medizin und so. Kann man sich ja sonst was ausdenken. Braucht man bloß noch einen schönen Namen dazu. Ja. Oder? Shun Tse. Würde ich vorschlagen. Als Name. Für diese Therapie. Ja, doch. Bei der du nur da sitzt und mit den Augen rollst. Aber das wäre ziemlich verlogen, oder? Ja, na und? Aber wir sind ja jetzt dann im Geschäftsleben praktisch. Da ist ja Verlogenheit erste Bürgerpflicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich verlogen bin. Ich glaube, das fällt mir schwer. Kann man doch aber üben. Ja. Bisschen. Zur Not kann ich verlogen sein. Trotzdem ich so ein ehrliches Gemüt vom Herrn bin. Man glaubt es nicht. Ach, du meinst das jetzt alles ernst? Ja. Na logisch. Schön Seetherapie. Du musst ihm bloß sagen, geheime Wissen der Frauen, Uterusatmung, traditionelle chinesische Medizin, so als Stichworte. Daraus dürfte dir als Linguistin nicht schwerfallen, vielleicht so einen DIN A4-Seite Text, quasi Beschreibungstext machen. Und das funktioniert dann schon. Jede Wette bis zum Morgen in der BZ, neue Uterusatmende, traditionell chinesische Psychotherapie entdeckt. Du fettet Foto, und dann kannst du sagen, schon 3 Selbstmörder quasi vom Fensterbrett zurückgeholt. Nur durch Zuhören und Augenrollen. Ah, ja. Und dann hast du irren Zulauf. Ja, das ist vielleicht eine Geschäftsidee. Ja, ich habe immer so tolle Geschäftsideen. Steffi, was macht man denn, wenn man Linguistik studiert? Klingt ja doch arg geheimnisvoll. Linguistik ist im Prinzip Sprachwissenschaft. Ja. Aber kannst du denn irgendeine Sprache? Ich kann... Halbwegs Deutsch. Also ich kann 2 Sprachen fließend. Ah, was? Deutsch und was noch? Deutsch und Englisch natürlich. Ach so, Englisch fließend? Ja. Hast du jetzt eben hier genau hingehört bei Chinga Chevin? Country Porn? Ach, hast du nicht? Was weiß ich, ja, Arschloch aus El Paso, aber... Ja, das hat, so weit bin ich auch. Den Rest habe ich irgendwie... Warum denn nicht? Ich habe nicht so genau drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ah, weil meine Ankündigung, dass es jetzt Country Porn sei, weil das dir schon die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat? Also ich höre nicht immer so genau hin. Auch wenn ich was sage, auch nicht? Eigentlich war ich nämlich gerade beim Küche aufräumen. Naja, aber da kann man doch super hinhören beim Küche aufräumen. Ist doch die beste Gelegenheit für Radio hören. Wobei, eigentlich wäre natürlich auch schön, wenn man richtig konzentriert hören würde. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ja. Aufs Radio setzen, wie so ein... Ja. Wie hypnotisiert. Ja, genau. Das Wort Gottes quasi. Und darauf hoffen, dass es irgendwie Fleisch wird. Ja. Am besten Bulette oder Döner oder... ja? Was wolltest du? Eine Sache wollte ich nochmal klarstellen von vorhin, und zwar der Mensch, der von angerufen hat aus Groß-Börnicke, ja, ist kein Sachse, sondern ein Sachsen-Anhaltiner. Ach Gott, aber Sachsen-Anhalt gibt's ja nicht, ist ja meine alte These. Warum? Na, weil praktisch überhaupt nicht auftaucht. Ich finde, dass es also Sachen eigentlich nur wirklich gibt, die quasi permanent in den Medien sind. Zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass es Jörg Pilawa gibt. Ich meine, es ist schrecklich, dass es den gibt, aber jedem tut's ihn. Verstehst du? Aber. Kann ich nicht ganz folgen, aber. Aber war ja irgendwie, wann hast du das letzte Mal Sachsen-Anhalt gehört? Also ich das letzte Mal vor einem halben Jahr. Und das scheinen mir doch sehr dürre Hinweise darauf zu sein, wenn alle halbe Jahre mal der Begriff Sachsen-Anhalt fällt, dass es wirklich einen Sachsen-Anhalt gibt. Von daher ist meine Generalthese, Sachsen-Anhalt gibt's ja nicht. Das schleppt sich vielleicht nur noch als so ein historisches Echo hin und wieder durch die Welt. Das kommt wahrscheinlich drauf an, aus welcher Gegend du kommst, weil ich komme eigentlich aus Magdeburg. Magdeburg ist achte durch. Ja. Muss ich immer sagen, wenn Magdeburg genannt wird. Ja, genau. Tut mir leid. Ja, bekannt. Ja, gilt angeblich als, naja, aber trotzdem halte ich das immer noch für nicht existent. Wann warst du das letzte Mal in Magdeburg? Vor 2 Wochen. Und da warst du noch, da stand's noch. Ja, aber was gibt dir die Wissheit, dass es Magdeburg immer noch gibt? Oder, dass sie dir da nicht, dass sie dir da vielleicht auch nur was vorgemacht haben. Du warst ja nicht in Magdeburg, sondern in Berlin-Spandau. Keine Ahnung, also ich war doch nie in Berlin-Spandau. Siehst du? Genau, von daher kennst du das nicht und von daher ist es naheliegend zu sagen, kick an, Mädel, das ist hier Magdeburg. Und du weißt ja nicht, dass du in Spandau bist, weil du Spandau nicht kennst. Hast du dir das schon mal überlegt? Hm. Ich sag dir, das mit dieser Wirklichkeit, das ist so kompliziert. Was hast du denn jetzt schon gelernt über Sprache eigentlich? Über Sprache? Ja. Na, Sprachwissenschaft ist doch dann die Wissenschaft von der Sprache. Das heißt, man redet über Sprache. Ja, also. Das ist natürlich sowieso ein bisschen autoreferenziell, oder? Aber wenn man Sprache sprachlich analysieren will, oder? Ist schon schwierig. Meinst du jetzt Sprache allgemein oder das Wort Sprache an sich? Nee, Sprache allgemein. Wenn man sich jetzt mit Hilfe von sprachlichen Mitteln mit der Sprache beschäftigt, ist doch gewissermaßen wie ein Hirnchirurg, der sich selber operiert. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja, vor allen Dingen irgendwie, wenn man, glaube ich, diese sich selbst operierende Hirnchirurgenbild ein bisschen durchdekliniert, ist jetzt wieder eine Sprachmetapher, dann ist man, glaube ich, relativ nah dran an der Grundproblematik der Linguistik. Ich würde mir sehr wünschen, dass du das mal demnächst in einem Seminar vorträgst, den Gedanken. Und kickst, wie sie alle entsetzt kicken. Selbst operierender Hirnchirurg. Ein sich selbst am Gehirn operierender Hirnchirurg. Wobei das eher vielleicht ins Bereich Philosophie passt, so. Naja, aber da kommt man ja worüber man nicht reden kann, davon muss man schweigen, kommt man ja bei der Linguistik auch nicht vorbei. Nee, im Prinzip befasst man sich schon einfach komplett mit einzelnen Wörtern und weniger mit. Richtig, so Subjekt, Prädikat, Objekt. Also Sprachphilosophie weiß ich nicht, ob es das gibt, aber. Ja. Aber was hast du dir jetzt ausgedacht als Linguistin, was eine lässige Sache, die mit L beginnt? Außer Linguistik. Außer Linguistik, oh je. Du könntest jetzt Lothar sagen, wenn du jetzt einen Lothar kennen würdest, der lässig ist. Aber kennst du nicht. Man kennt ja heutzutage keine Lothars mehr, oder? Lothar ist ja auch ein ausgesprochen ungebräuchlicher Name inzwischen. Ja, vielleicht noch für. Man kennt nur noch Lothar Matthäus. Wie bitte? Vielleicht noch für verschiedene Wettererscheinungen. Stimmt. Manchmal für wie heißen die? Taifune, Dings das. Wirbelstürme, Wirbeltiere. Tja. Ja. Mensch, Steffi. Steffi? Steffi. Ja, Steffi. Weit haben wir gebracht. Kannst du eigentlich Gedichte auswendig? Kannst du ein bisschen Rilke? Das Schöne ist nichts als den schrecklichen Anfang. Wir bewundern es so, weil sie lassen verschmäht, uns zu zerstören. So was. Gedichte. Ja. Als Linguist eigentlich ja weniger. Das wäre dann das Fach Literatur. Aber hin und wieder sollte man auch als Linguist ein Gedicht kennen. Ja. Oder kennst du wenigstens einen Reim auf Mensch? Auch nicht. Reim auf Mensch? Ja. Mensch. Oder das fünfte Wort, das auf NF endet. Senf, Fünf, Hanf, Genf. Und jetzt das fünfte, eine Herausforderung für Linguisten. Fünftes Wort auf NF. NF. Senf, Hanf, Genf, Fünf. Tja, da fällt mir so auf die Schnelle nichts ein. Dachte ich mir. Steffi, danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Oder hattest du jetzt noch irgendein Anliegen? Du wartest jetzt auf deine 20 Euro, oder? Ja, genau. Weil du jetzt hier so irre freundlich warst. Ja, ich kann doch gerne nochmal anrufen und nochmal freundlich sein. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. So, wie versprochen, Terror-Elektronik von Patrick Catani, von einem wunderbaren Album, das heißt Scum Like Us. L'Homme Fatal heißt der Song hier und ist schon echt, wird irgendwie eher gemütlich hat. Und jetzt so seine Häkeldecke halbnackt über sich geworfen, auf der Couch sitzt, die Beine hoch bei einem Gläschen Rotwein und einer Kerze an. Der sollte das Radio jetzt vielleicht ein bisschen lauter drehen. Alle etwa noch so orientierungslose junge Menschen zwischen 14 und 21 sind, die ihren Musikgeschmack noch nicht gefunden haben und immer auf der Suche nach Extremen sind. Die sollten jetzt ein bisschen lauter drehen und genau zuhören, Patrick Catani. We'll be right back. Patrick Catani? War nicht? Er hört manchmal gar nicht. Schon Horror-Terror-Musik, aber schick, oder? Dass jemand so konsequent, so hardcore, so radikal Musik macht, Patrick Catani, der legt übrigens am 1. Juli, ist ja Best of Videoschnipsel und danach ist dann As Ever Party hinterher mit so tendenziell Koma trinken, da legt der übrigens auf. Nicht ganz so die Musik, aber schicke Musik. Der kann's. Netter Kerl, Warte, feiner Mensch. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, für Leute, die lässige Worte, lässige Sachen, die mit L anfangen, benennen könnten. Patrick Catani war das eben. Scum Like Us heißt der Song. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Dominik. Moin, moin. Dominik, moin, moin, moin. Ja, logisch. Was heißt jetzt logisch? Ja, logisch ist ein lässiges Wort mit L. Ist lässig? Logisch ist lässig? Ja, je nachdem, wie man das sagt. Das soll jetzt nicht bloß ein lässiges Wort sein. Ein lässiges Wort wäre ja jetzt wahrscheinlich auch Leberfleck. Also als Wort ist es natürlich schon lässig. Die Frage ist, geht schon eher um die Bedeutung gewissermaßen. Sind Leberflecken lässig? Das kommt ganz drauf an, in welchem Kontext jetzt der Leberfleck. Also insofern kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass Leberflecken lässig sind. Naja. Kennst du denn, hast du schon mal Bekanntschaft mit lässigen Leberflecken gemacht? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Hast du, was heißt denn Gott sei Dank? Man sollte ja auch so nicht Leute definieren, die Leberflecken haben. Genau, finde ich auch. Hast du denn Leberflecken? Nee. Warum denn nicht? Kannst du nicht leisten? Haben dir deine Eltern nicht mitgeben können? Okay, wir wollen jetzt hier irgendwie... Hat sowas aristokratisch adliert? Leberfleck an der rechten Stelle? Nee. Nee? Wenn ich wüsste. Naja, so wie hier, so wie... Aber ich sehe es auch zum Beispiel so schlecht bei mir auf dem Rücken. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob da vielleicht welche sind. Hast du noch nie... Kennst du überhaupt da keinen Menschen, der schon mal den Rücken, deines Rückens angesichtig wurde? Ja, aber der hat mir vielleicht sämtliche Leberflecken verschwiegen, die da sind. Also. Alter, meinst du echt, dass du mit Leberflecken verschweigern zu tun ja, hast? Aus Freundlichkeit ja? Verschweigen Menschen die seltsamsten Dinge. Ach echt? Weil dein Rücken vielleicht ein einzelner Leberfleck ist? Ja, kann das sein. Naja, aber das sollte man doch irgendwie mitkriegen, jetzt oder? Mach mich nicht schwach jetzt. Jetzt okay, willst du nicht mal ins Bad gehen, dir ein T-Shirt aussuchen und dem Spiegel den Rücken zudrehen und versuchen, den Kopf über die Schulter so weit zu kriegen, dass du vielleicht wenigstens so ansatzweise einen Einblick auf deinen Rücken bekommst? Ja, so sieht das aus. Oder ich nehme mir eine Videokamera, wie auch immer. Ja, mach mal. Ja, jetzt aber nicht. Aber jetzt wolltest du logisch? Na, logisch, nee, gültet nicht. Ich finde Lärm und Linguistik. Okay, das sind zwei lässige Sachen. Ja, wenn du Lärm zum Beispiel auf Holländisch übersetzt, dann heißt das Lawaai. Das klingt verdammt lässig, finde ich. Kannst du Holländisch? Ein bisschen. Warum denn bitte? Wieso denn bitte? Kommst du da aus dem Zonenrandgebiet? Nee, aber ich finde es einfach ziemlich... Hast du schon mal eine Freundin gehabt, die holländisch war vielleicht? Nee, aber wer weiß, vielleicht... Sie kommt aus Holland und... Ja? Nicht? Nee, ich fahre in Belgien in Urlaub hier. Und darum musst du holländisch sprechen, und, wenn du nach Belgien... Und ja auch holländisch. Ach so. Da kann ich mir zumindest meine Brötchen so in Landessprache bestellen, sowas. Was sagst du denn? Ja, vielleicht tut sich auch schon brieft hier, dann fällt man nicht so auf als Deutscher. Ach so, super. Warum willst du nicht auffallen als Deutscher? Bist du dir ja nicht stolz, Deutscher zu sein? Oh, das ist Frage. Oh, Dominik, wie alt bist du denn? Was machst du denn beruflich? Wie viel Monatseinkommen hast du? Hast du vor, dir einen Kleinwagen anzuschaffen im nächsten Jahr? Willst du Kinder haben und hast einen Bausparvertrag? Ja, das sind dieselben Fragen, die du eben schon... Ja, natürlich. Ich mache hier quasi eine Marktforschungsanalyse. Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Markterhebung. Außerdem, nebenbei noch. Damit verdiene ich mir so ein... Das Weißgeld oder das Graugeld wissen? Damit verdiene ich mir so ein Zubrot praktisch. Da wäre ich dann dicke vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Wäre ich damit Geld praktisch zugeschissen, weil die natürlich total gierig sind auf so eine Information. Willst du dir jetzt demnächst mal... Ja, mir sagt ihr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich denke, da ist ja gar nicht so wichtig mit die interessiert es? Sonst laufen ja die Privaten wieder Strom. Ja, hey, der mich kostet in der Werbewirtschaft. Ja, mich kostet es nichts, hier mal ein paar Erhebungen zu machen. Und ich werde natürlich irre für bezahlt dafür. Ich krieg, werde zugeschissen mit Geld. Da kann ich mir vorstellen, hast du bestimmt auch und einen Kontakt. Darum. Ja. Und ich bin aber eben, weil ich so ehrlich bin, ich müsste das ja nicht sagen. Ich könnte ja so zu tun, als ob das quasi aus dem Sendungsinteresse heraus entsteht, die Frage, ob du jetzt vorhast, einen Kleinwagen zu kaufen und ob du einen Bausparvertrag hast. Ja, der Witz ist, ich habe einen Kleinwagen. Siehst du hast einen Kleinwagen. Wie lange hast du den denn schon? Halbes Jahr. Wie klein ist der denn? Echt so kurz erst? Hast du den gebraucht, die Kurve? Ja. Warum hast du nicht einen schönen Kredit aufgenommen und eine neue gekauft, um die deutsche Automobilindustrie ein bisschen mit anzukurbeln? Nee, damit unterstütze ich ja die Benzinindustrie schon. Das stimmt natürlich, aber wir reden jetzt gerade von der deutschen Automobilindustrie. Die Benzinindustrie ist ja nicht so interessant. Die ist doch jetzt gewissermaßen nicht wertschaffend in Deutschland. Aber Autos. Schön, wenn du jetzt quasi einen VW... Ja, dann fahr ich zum Beispiel. Sag doch, Volkswagen, Kraft durch Freude, deutsche Autobahn, genau dit irgendwie. Dit im Hintergrund haben, gleichzeitig Arbeitsplätze in Wolfsburg sichern. Wie? So sieht es aus, ich fahre ja auch einen Feiergolf. In welcher Branche bist du denn tätig? Was müsste man kaufen, um deinen Arbeitsplatz zu sichern? Kühlschränke, Mikrowellenherde, Fernseher, Elektrogeräte. Arbeitest du bei Saturn oder was? Nee, bei einem Unternehmen der Rewe-Gruppe. Warum versteckst du dich jetzt hier immer gleich hinter so einem Multikonzern? Ja, Rewe-Gruppe. In der Branche saufen sie doch alle. Da machen wir was bitte? In der Branche saufen sie doch alle. Ist das wahr? Na, weiß ich auch nicht. Sagt man von den Unterhaltungskünstlern praktisch. Kommst du aus dem Milieu? Nee, sagt man ja sonst eher von Leuten wie mir. Kaufmann. Die jetzt gewissermaßen Lama-Decken an Busfahrten an Rentner verkaufen. Ja, das wäre zum Beispiel der letzte Ausweg gewesen. Ne? Wäre ich auch schon fast geändert. Da warst du auch schon fast kurz davor? Oh nee, ja. Echt? So eine Drecksgeschäfte hättest du gemacht? Oh, das ist doch widerlich. Also ich meine, dann finde ich es ja ehrlicher, den alten Leuten den Arm umzudrehen und zu sagen, jetzt zippt die Geld raus und dreht noch weiter. Das ist richtig schmerzt und vielleicht da noch an der Schläfenseite an den Haaren zu ziehen. Da tut es nämlich am allergemeinsten weh, wenn man an den Haaren zieht, an der Schläfe. Na, das ist wenn man an der Schläfe das Haar fasst und nach oben zieht, oh, das tut so scheiße weh. Und dann kannst du ja mit dem einen drehst du ihm den Arm hoch, mit dem anderen ziehst du an der Schläfe und sagst, jetzt soll er aber das Geld rausziehen. Das ist echt ehrlicher, als dem so Lamadecken zu verkaufen und von Hausmilben zu reden. Ja, hast du eine Lamadecke? Nee, ich bin ja nicht bekloppt. Außerdem gibt's keinen, der mit dir linken könnte, mir den Arm nur ansatzweise umzudrehen. Ohne dass der nicht sofort und schwer nach Luft japzend blauen, verdrehten Auges am Boden läge. Alles klar, oder? Oh, jetzt habe ich aber Eindruck bei dir. Ich hatte eigentlich gedacht, ja gut, dann kommst du mal nach Berlin und guckst dir mal diese Lichtgestalt von Kuttner da in Wirklichkeit an. Ja, schau dir. Ja, du hast schon irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Naja, natürlich kannst du dir das. Natürlich, du musst nur nicht versuchen, mir den Arm umzudrehen und mein Schläfenhaar hochzureißen. Oder mir eine Lamadecke oder jetzt eine schöne Siemens-Waschmaschine anzudrehen. Ach du, da habe ich gerade ist vom Laster gefallen. Ganz billig. Ja, Spitzen, Fabrik, neu, Nagel, neu. Nee. Wenn du das alles nicht machst, dann bist du herzlich willkommen. Ja, ich denke mal, ich drehe auch keine irgendwelche Sachen an. Wolltest du mich als Lichtgestalt anschauen? Du, da bring dir aber eine Sonnenbrille mit dicken Gläsern mit. Nee, ich höre ja sonst Fritz immer nur über Astra. Und jetzt bin ich gerade hier zu Besuch in Berlin, das kann ich euch mal hier in echt hören. Ach so, wo bist du denn? Wo kommst du denn sonst her? Naja, wenn du nach Belgien immer in Urlaub fahren musst, dann bist du doch so westliche Zonenrandgebiet. Na siehst du, sag ich doch, im Grunde ist doch wie Schwedt, oder? Dahinter ist gleich Polen. Und bei dir ist dann irgendwie eine andere Form von Walachei gleich weiter hinter, oder? Ja, okay, wobei, ja. Oh ja, okay, hört man hier so gerne. Ich hab jetzt keinen Vergleich zu Polen, jetzt weiß ich nicht, was mit Walachei. Ja, ist gut, ja nicht, ne? Ich meine bloß Grenznähe. So, dass man immer rüberfährt und da tankt. So sieht das aus. Und wenn man Glück hat, ist da so ja der Friseur billiger. Und weil es so scheiße billig ist, lässt man sich dann so eine Dauerwelle machen, trotzdem man es eigentlich nie braucht. Aber ist ja billiger als ein einfacher Haarschnitt in Deutschland. Die belgische Dauerwelle, oder? Man sieht da natürlich ein bisschen scheiße Rudi Völler-mäßig aus, aber das nimmt man eben im Kauf. Dafür hat man wohl Geld gespart. Ja. Oder? Vielleicht sind dafür aber die Fukuhila-Frisuren noch exponentiell teurer als bei uns. Wo? In Belgien. Ach so, echt? Ja, weil man sieht da keine Leute mit Fokuhila-Frisuren. Weil die sich das nicht leisten können? Denke ich mal, die können sich nicht leisten. Nicht schlecht. Gute Überlegung. Ja, präzise gedacht. Finde ich genau. Mit diesem Misstrauen sollte man der Wirklichkeit begegnen, um hier auf den Grund zu kommen. Aber weißt du, wenn ich nächstes Mal da bin, dann schicke ich dir mal so eine Preisliste vom Friseur rüber. Dann kannst du ja mal entscheiden, ob du dann beim nächsten Mal nach Belgien fährst, um dir die Haare schneiden zu lassen. Genau. Du könntest ja auch mal nachfragen. Ich glaube, das ist sowieso noch ein unerschlossener Markt, ob die auch Fernfrisuren machen. Dass ich jetzt nicht selber nach Belgien fahre, sondern dass ich hier sitze und die mir da aber die Haare schneiden. Und ich würde die Eltern überweisen. Zurückgeteleportiert oder sowas. Naja, weiß ich auch nicht. Naja, nee, richtig nett. Ich meine, auf Waschen würde ich das selber machen, das könnte ich mir vorstellen, ist auf die Entfernung hin doch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber sagen wir mal, schneiden, das müssten die dann schon machen. Aber dafür würde sie die halt auch überwiesen kriegen. Ich meine, da muss man ja auch nicht persönlich vorbeitragen. Oh. Oh, nicht blöde, oder? Im Grunde wieder mal eine neue Geschäftsidee. Ja, nur wie meine Shensei-Psychotherapie, Uterusatmenheimwissen der Frauen, traditionelle medizinische Psychotherapie, ist das jetzt, glaube ich, auch Fernfriseur. Kannst du den mal vorschlagen? Kannst du so Franchising-mäßig machen? Den als Idee verkaufen. Und die müssen dafür immer abdrücken im Monat. Lizenzgebühr. Wie viel verdienst du denn da im Monat bei der Rewe-Gruppe? Bist du da höherklassig? Gehörst du quasi zu den Hedgefonds-Heuschrecken? Ich gehöre zu den Leuten, die... Zum Gras, was von den Heuschrecken gefressen wird? Ja, so sieht das aus. Ach echt? Fressen die dir quasi deine Chefs die Haare vom Kopf? Nee, um Gottes Willen. So, dann müsstest du ja nicht mehr zum Friseur gehen, hast recht. Mensch! Ja, also Freundchen, ja? Jetzt hätte ich ja mal echt ein cooles, lässiges Wort mit L gehabt. Und aber war denn logisch? Ja, nee, kannst du den dann nenn doch mal wenigstens elektronisches Haushaltsgerät mit L. Rewe-Gruppe, Mann, ey, das ist einer der Marktführer. Das ist ein Multi. Die werden doch wohl ein elektrisches Haushaltsgerät mit L im Angebot haben. Oh, hoffentlich hört das jetzt nicht der Abteilungsleiter. Eieiei, da schicken wir unseren Kollegen auf Bildungsreise mal nach Berlin und der blamiert wieder das ganze Saarland oder was? Wo kommst du daher? Saarland ist gar nicht mal so falsch hier. Ja, dachte ich mir doch. Bitte? Ja, dachte ich mir, dass es nicht so falsch ist. Ich werde ja wissentlich nicht was komplett Falsches sagen. Direkter Nachbar vom Lafontaine hier. Ja, warte, wie heißt denn das daneben, neben Saarland? Thum. Ja, das ist doch kein Bundesland. Ach, du meinst die Stadt hier, Saarburg? Nein, ich meine Saarland, den Bundesland. Welches Bundesland bist du? Rheinland-Pfalz. Bist du ja Rheinländer oder bist du ja Pfälzer? Ja, Rheinland ist ja wieder ganz anderes. Ach so. Wieso ist Rheinland was anderes? Rheinland ist was anderes als Rheinland von Rheinland-Pfalz? Ja, da musst du ja nach Nordrhein-Westfalen, wenn du in Rheinland willst. Ach so, und aber warum Rheinland-Pfalz? Was ist denn Rheinland-Pfalz dann? Setzt sich das nicht auch aus zwei Sachen zusammen? Ja, Rheinland. Pfalz gibt's aber, oder? Wie bitte? Pfalz gibt's. Ja, sicher. Ja, und Rheinland gehört aber nicht zu Rheinland-Pfalz? Ja, das Bundesland heißt Rheinland-Pfalz, aber das Rheinland an sich, das ist... Ja, aber so zum Beispiel Baden-Württemberg, da gibt's Baden und Württemberg. Und Nordrhein-Westfalen gibt's Nordrhein und Westfalen. Und Westfalen, Lippe und was weiß ich. Wie genau. Und jetzt dachte ich, dass es im Rheinland-Pfalz Rheinland gibt? Und Pfalz. Nee, Rheinland ist da, wo die so komisch reden hier. Und wo, bist du Pfälzer? Wie heißen denn die Nicht-Pfälzer vom Rheinland-Pfalz? Wenn man jetzt Rheinland-Pfalz nimmt und minus Rheinland-Pfalz minus Pfalz, dann würde jetzt rein, logisch, weil du ja so für lässig heißt, Rheinland übrig bleiben, das bestreitest du ja jetzt. Da gibt es Eifler, Hunsrücker. Ach, Hunsrück klingt gut. Was, bist du Hunsrücker? Ja. Hunsrücker? Hunds, rück mal rüber. Was bist du denn für ein Landsmann, du sagst, das wirst du doch wohl wissen, wo du herkommst. Frag mich mal. Ja, sag ich doch, Hunsrück. Hunsrück, du bist Hunsrücker? Ja. Du bist echt der erste Hunsrücker, den ich bewusst als solchen zur Kenntnis nehme. Hut ab. Ja, mein Gott. Und der vertickt kaputte Kühlschränke. Jetzt nenn doch mal ein elektrisches Haushaltsgerät mit L. Mit L. Mit N wüsste ich zum Beispiel sofort eins. Willst du eins mit N? Mit N? Nasenhaarepilierer! Oh, super. Zwei dumme Gedanken. Nicht schlecht. Ja, vielleicht gibt es ja auch einen Laser-Nasenhaarschneider, dann wäre. Nein, nicht vielleicht, nicht vielleicht. Will ich wissen, ob die Rewe-Gruppe jetzt über Laser-Nasenhaarschneider führt. Ja, gibt's ganz bestimmt hier Laserentfernung, sonst brauchst du nie wieder Nasenhaarschneider. Quatsch. Das denkst du dir jetzt aus, um dich interessant zu machen. Aber du bist nicht dadurch, du wirst dadurch nicht interessant. Jetzt sag doch mal ein Haushaltsgerät mit L, ein elektrisches, was ihr im Angebot habt, für 9,99. Für 9,99 mit L? Ja. L ist alles höherpreisig, meinst du? Das ist unter 34,90 nicht zu haben, oder wie? Oh mein Gott, ich kann jetzt ad hoc hier kein Haushaltsgerät mit L sagen, aber vielleicht können wir so einen Deal machen, wenn jetzt irgendein anderer Hörer so einen kennt. Nee, kein Deal. Keine Ahnung, vielleicht kann ich das. Und die Winter bei euch in Kühlschranken kaputt, oder wie? Ja, ließe sich bestimmt machen hier. Ja, sagst du jetzt so. Ja, einen kaputten Kühlschrank hier. Ich brauche eine neue Waschmaschine. Habe ich doch öfter mal übrig hier. Die wenn ein Abholer kommt hier. Super, genau. Kaputter Kühlschrank, Selbstabholer. Okay, dann will ich jetzt mal wieder heucheln und dir für den Anruf danken. Ja. Was denn? Ja, heucheln. Naja, im Geschäftsleben, du weißt. Und ja, der Handelsmann statt barem Geld ist scheiße an. Naja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Sendung. Lampen, habt ihr nicht Lampen? Die fangen mit L an. Scheiße, jetzt kommt der nicht. Genau, scheiße in der Lampenschale schafft ihr dämpftes Licht im Saale. Du bist ein Poet. Du hast gewonnen, du hast einen kaputten Kühlschrank gewonnen, ja. Ja, aber der wird angeliefert und die vier Treppen hochgetragen. Dann kick ich ihn mir an und dann wird er wieder runtergetragen. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, da nicht für. Tschö. Ja, denke ich aber auch. Tschö. Sagt man im Hunsrück tschö? Wie bitte? Wie sagt denn der Hunsrücker, wenn er tschö sagt? Hunsrücker, wenn er tschö sagt, der sagt tschö. Oder der Luxemburger sagt Eddie und merci und eine gute Nacht. Eddie? Und was sagt der Hunsrücker? Gibt's nicht so Hunsrücker, total Hunsrücksprachler? Sprache, Hunsrücksprache? Die man quasi nur als Hund, so spezifische Hunsrücker-Wörter? Ich kann dir jetzt mit Trierer platt kommen, wenn du willst, aber das willst du nicht wirklich hören. Doch. Ja, der Trierer sagt tschö an sich, aber... Na ja, gut, okay, dann will ich's gelten lassen. Du musst jetzt keine Kopfstände machen deswegen. Schö! So sieht es aus. So sieht es aus. Wir Hunsrücker müssen zusammenhalten, oder? Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ich warte auf dich, wenn du deinen Kühlschrank abholen kannst. Ja, ne? Super. Ciao. Tor 4. Tschö. Firma mit Blutstein waren das. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz in Marzahn, dann 102,6. Fritz Info. 23.35 Uhr. Das Wetter in manchen Teilen Brandenburgs und Berlin regnet und gewittert es heute Nacht bei milden 18 bis 13 Grad. Am Tag ist es wolkig und ab und zu soll es noch regnen. Im Laufe des Tages heitert es dann aber auf und es wird wieder schön. Sonne bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Israel hat den Palästinensern zugesagt, seine Soldaten aus den Städten Bethlehem und Qalqilya im Westjordanland abzuziehen. Darauf einigten sich der israelische Ministerpräsident Sharon und Palästinenserpräsident Abbas auf ihrem Gipfeltreffen in Jerusalem. Außerdem erlaubt Israel den Palästinensern, ihren Flughafen in der Stadt Gaza wieder in Betrieb zu nehmen. Er war vor 4 Jahren zerstört worden. Das Gespräch in Jerusalem war das erste seit 4 Monaten. Der amtierende EU-Ratspräsident und luxemburgische Ministerpräsident Juncker hat seine deutliche Kritik an den britischen Premierminister Blair bekräftigt. Juncker sagte, zwischen ihm und Blair gebe es fundamentale Meinungsverschiedenheiten über die zukünftige Ausrichtung der Union. Auch Bundeskanzler Schröder betonte, es wäre ein Fehler, wie Blair, Europa nur rein ökonomisch zu verstehen. Das besondere Gesellschafts- und Sozialmodell, das sich auf dem europäischen Kontinent bewährt habe, müsse unbedingt erhalten werden. Angesichts des Rechtsextremismus in Brandenburg hat die Ausländerbeauftragte Berger ein massiveres Vorgehen gegen Fremdenfeindlichkeit verlangt. Die Menschen müssten mobilisiert werden, Anfeindungen von Ausländern nicht durch Schweigen zu dulden, sagte Berger in Potsdam. Sie kündigte neue Projekte an, die sich vorwiegend an Ältere richten sollen, da junge Leute schon an Schulen und Jugendeinrichtungen erreicht würden. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich beim Confederations Cup nach Abschluss der Vorrunde den Gruppensieg gesichert. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klinsmann trennte sich am Abend mit 2:2 von Argentinien und zog damit ungeschlagen ins Halbfinale ein. Der Verkehr auf Fritz B158 Berlin Richtung Angermünde zwischen Blumberg und Bad Freienwalde gab es einen Unfall. Dort ist die Straße immer noch gesperrt. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Joke's major turn. The count goes on. 4, 3, 2, 1, starting to collect. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, wir suchen hier ein paar lässige Sachen mit L. Was haben wir jetzt? Lärmlinguistik. Jetzt habe ich nicht anhängen, mir nicht aufgeschrieben. Was war denn das? Lärmlinguistik. Sind wir, glaube ich, irgendwie hängen geblieben. Vernünftig, nicht mal elektrisches Haushaltsgerät mit L. Ist der junge Mann Dominik gekommen. Na, kann ich ohne für. Hunsrück. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo. Hey, Keule. Ich habe was ganz Tolles mit L. Hallo? Wer bist du denn? Ich bin Kai. Kai? Ja. Haben wir schon mal das Vergnügen gehabt? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, da bin ich ganz beruhigt. Ja, okay, Kai. Kai, echt? Wie alt bist du denn überhaupt? Ich bin 27. Und von wo rufst du an? Bist du sicher? Ja. Was denn? Ja, da lachst du so. Das ist nicht so normal. Ja, nee, normal ist es. Ja, du bringst jetzt hier total den Durchschnitt in die, treibst du in die Höhe. Ja, ich bin doof, ne? Ja, ich bin aber so jugendfixiert. Okay, ja. Und ich krieg doch Honorarabzug. An so alte Säcke wie du anrufen. Ach. Na, ist das hier eine Rentnersendung? Sind wir beim Berliner Rundfunk oder was? Ey, scheiße. Ist das ein Taxisender? Wie? Bitte? Kai. Kai, ja. Kai. Mein lieber Scholli. Also, da kann ich ja gleich mal, da reimt sich was drauf auf Kai. Was denn? Lei. Was soll das denn heißen? Was ist denn, ja, was soll denn das heißen? Ah, das ist die Begrüßungskette auf Hawaii. Ho. Was, die Begrüßungskette? Ja, da kriegt man auch diese tollen Blumenketten, das ist ein Leid. Ach so. Echt? Ich glaube, ich habe so eine Hawaii-Musik. Aber ich eigentlich gar nicht das haben. Weißt du, was bist du denn für ein Beruf? Du bist, ich meine, du bist 27. Wie viel verdienst du denn im Monat? Hast du einen Bausparvertrag und im nächsten Jahr die Absicht, dir einen Kleinwagen zu kaufen? Nee, ich bin Rentner. So, warum denn? Ja, hast du es gerade gesagt. Wie, warum? Was habe ich gesagt? Ich bin dein Untertan. Ich habe ja nicht gesagt, dass du Rentner bist. Ach so. Ja, ja nein. Was machst du denn beruflich? Bist du Start-up-Unternehmer? Bist du in der Computerbranche tätig? Ja, oder hast du Künstler? Ich bin Tischler. Ich mache die Dinge aus Holz. Tischler? Tischler. Schreiner. Was macht denn der Tischler heute? Die arbeiten bestenfalls auf dem Bau und stellen so Verschalung für Betondinger her, oder? Ja. Nee, ich habe aufgehört. Womit? Mit dem Tischlern? Mit Tischlern, ich habe mir den Finger abgesagt. Ah, warum denn? Echt? Bist du in die Kreislinie gekommen? Meine Freundin ist gerade aufgestanden und steht in der Tür und freut sich. Echt? Gib die mal her, gib mal kurz deine Freundin her. Oh, warte mal, ich gebe sie dir. Hier. Oh, das ist ja unklar, ich muss weg. Hallo Freundin. Ich glaube, sie will nicht. Doch Mann, du Freundin, du komm doch mal ran hier, sag mal. Die kann doch da jetzt hier leicht bekleidet in der Tür stehen, die holt sie doch tot. Und sie ist zu Bett gegangen. Naja, die soll doch mal hier. Ich wollte mal ran. Ja. Hallo Freundin. Hast oh, der ist immer gehört? So gewalttätig, oder? Ich soll abhauen, ja. Hat sie gesagt. Nein, du musst dir den Hörer einfach, du kannst ihn ja so daneben sie legen. Hallo, Freundin. Sie will hallo. Nicht. Sie will nicht. Och, Mann. Sie ist krank, sie hat sich hier mit Tigerbalm eingeschmiert und hat sich ins Bett gelegt. Nee, macht doch nicht. Ich würde aber ganz langsam reden. Ich kann mit alten Leuten. Echt? Er kann auch langsam. Ja. Süß, er kann auch langsam mit ihr reden. Ja. Ja. Das ist ein Ding, sagt sie. Ja. Ich glaube, sie will nicht. Oh Mann. Sie sagt, sie kann nicht so viel Schwachsinn erzählen wie wir beide. Na, ich will doch gar nicht Schwachsinn das erzählen. Ja ein das war eine Beleidigung, ne? Ja, natürlich, deswegen will ich ja mit ihr reden. Nein, über das Geheime wissen ja Frauen. Ich hätte auch noch ein Sätzchen zu sagen. Ja, dann sag mal dein Sätzchen. Nee, aber nicht, naja, dir doch nicht. Dann, wenn, dann Schnuffel, nur da krank. Komm mal her. Ja, Schnuffel. Wie heißt du, Schnuffel? Hallo, Schnuffel. Schnuffel? Ja, hat der doch eben gesagt, kann ich da auch nichts dafür. Entschuldige, nehme ich sofort zurück. Wie soll ich dich lieber nennen? Schnubbelnase heißt es eigentlich. Schnubbel? Ich kann ja nicht mal ordentlich reden. Schnubbelnase, natürlich, du redest so ordentlich. Oh, ja, ja. Sag mal, wie viele Finger hat denn dein Freund? Wie viele Finger? Ja. Naja, also eigentlich sind es 10, aber 2 davon sind ein bisschen abgekürzt. Ach, echt? Ja, ja. Ach, aber hoffentlich nicht der Ringfinger, oder? Nee, nee, nee. Oh, na, dann bin ich ja beruhigt. Du aber auch, nehme ich an. Ich hab noch alle. Ja, nee, ja, das, ja, hoffe ich doch. Nee, ich meine noch, jetzt bloß eben wegen der Verlobung, dass man da ihm noch einen Ring aufschieben kann auf den richtigen Finger. Ja, ja, das kann man noch. Das geht noch. Ah, da bin ich ja beruhigt. Das reicht schon. Ach, und jetzt hat er deinetwegen mit der Tischlerei aufgehört, weil der schon so kurzfingerig daherkommt immer? Ja? Nein, er wollte sich doch die Fingernägel schneiden damit. Mit der Kreissäge oder was? Mit der Kreissäge. Den Quatsch, das erzählt er einfach nur. Oh Mann, ja. Oh, Männer, echt. Nein. Die sind so unpraktisch, wa? Nein, er macht sich jetzt selbstständig oder ist und Tischlern? Kann er so schöne Sachen tischlern? Hat er für euch in der Wohnung auch schon eine schicke Sache getischlert? Oh, wow, tolle Sachen. Die Küche komplett. Echt? Die Küche komplett? Unter anderem. Alles so schöne, schweres Eichenholz? Naja, Eichenholz nicht. Wieso denn? Das Eiche muss doch aber Eiche sein, das hält. Ah ja. Eiche hält. Ich meine, es ist schwer, aber hält. Du, weißt du was, am besten unterhältst du dich da mit ihm drüber. Ach so, stimmt. Ja, weil du ja so krank bist, was hast du denn? Oh, ich bin praktisch Fernheiler. Na, Schnubbelnase sagt doch alles. Ja, naja, du müsstest jetzt hier bloß praktisch den Hörer, vom Telefon die Hörerseite, nicht den Mikrofon, sondern den Hörer auf die Nase. Ja, legen ja, und dann würde ich jetzt hier, dann könnten wir Fernheilung machen. Ich würde jetzt praktisch total hier das Mikrofon drücken. Oh, und das hilft. Das hilft, mach mal. Du musst das auf die Nase rauflegen. Ah ja, okay. Den Hörer. Machst ja, du jetzt? Ja, nein. Ich, doch, mach doch mal. Ich hebe mir das für heute Nacht auf. Wieso, hast du Angst, dass er dann ein blutiges Ohr hinterher kriegt? Wenn er dann, naja gut, ja. Was, wieso hebst du denn für heute Nacht auf? Nicht nur das. Nee, da drückt der dir doch die Nase. Mein lieber Scholli. Ach, na, ihr seid aber ein lustiges Pärchen. Ja, das sind wir. Ja, wie viele Kinder habt ihr denn schon? Nein, noch gar keine. Warum denn nicht? Sag mal, der ist 27, wie alt will er denn werden? Ja, stell dir mal vor, der kriegt ja mit 40 wird er Vater. Dann ist der 55, wenn der Sohn 15 ist. Ja, das ist doch kein Alter, ist doch scheiße. Ja, ne, sag ihm das mal. Ja. Er will ja nicht. Ich meine, euer Kind könnte 7 Jahre sein schon. Wie alt bist du denn? Ich bin 23. 23? Naja, gut, dann könnte das Kind jetzt, sagen wir mal, 5 sein. Nee, das wäre doch toll. Da wird ihr, dann würdet quasi nächstes Jahr eingeschult werden, dann werdet ihr schon aus dem Gröbsten raus. Jetzt habt ihr echt das Gröbste alles noch vor euch. Hast du dir das mal überlegt? Du weißt, was mir gerade aufgefallen ist? Nee, was denn? Ich werde ja 25. Also um Gottes Willen, echt? Oh, die Zeit vergeht aber wie im Flur, oder? Ja, also, aber ihr könnt mich auch nicht nachts, ich weiß nicht, ja. Wie ist es eigentlich? Sag mal, Schnubbelnäschen, kennst du eine total lässige Sache, die mit L anfängt? Ich habe vorhin schon mal überlegt, wann war das denn das irgendwann? Ach, du hast echt schon mal überlegt? Naja. Kick mal ihn an, ist mir von Frauen so nicht gewohnt, war eigentlich? Ja. Also irgendwas wie Lolli lutschen oder so, ist doch nett. Lolli lutschen? Schreibe ich sofort auf? Das Ast rein, Lolli lutschen. Na, finde ich gut. Natürlich, ist total lässig. Machen ja kaum noch welche, wa? Heutzutage. Doch. Ja, natürlich. Echt? Mhm. Na, ich habe aber schon ewig keine Lolli lutscher mehr gesehen. Boah, das ist super. Also schon Lollis nicht, aber auch keine Leute, die Lollis lutschen. Doch, das machen wir noch. Ja? Ich habe sogar hier einen neben mir auf dem Nachtschrank liegen. Echt? Einen schönen Menthol-Lolli? Nee, so ein, ach Gott, wie heißen die denn? Logo? Nee. Oh, nicht schlecht. Fängt also, auch wieder mit L an. Richtig super lecker. Kleine Teile, nee, von Togo. Das ist irgendeine komische Kindersendung, glaube ich. Ja, ja. Und das sind kleine Lutscher zum Auspacken. Aha, aha. Aha, aha. Naja, gut. Mit Plastikhülle. Was ist mit Plastikhülle? Mit Plastikhülle, die kann man immer wieder drum machen. Das heißt, wenn du nach 2 Minuten doch feststellst, dass du keine Lust hast, Lolli zu lutschen, packst ihn wieder ein und hebst ihn ah, wieder. Nicht schlecht. Ja, tolle Sache. Das ist doch super, das spart doch aber enorm, oder? Eben, deswegen. Ja. Vor allem kommen da nicht eklige Tabakkrümel und so Haarflusen und so Zeugs ran. Unser auch doch nicht. Ach so. Nicht mal der Kai? Na, der Kai ab und zu mal. Ah ja. Naja, dann ist er gut. Ne? Ja, dann ist er ja doch nicht so verdorben, wie ich dachte. Mhm. Gut. Dann gib mir doch. Ich gebe ihn dir einfach. Ja, rein. Ja. So, ach, schlafen. War das ein herziges Gespräch. Gute Nacht. Mensch, gute Nacht, schlaf schön. Tschüss. Danke. Kann ja wohl nicht angehen. Was denn? Kai, die ist doch schon fast wieder gesund. Ich nehme nur die ganze Zeit mit meiner Alten. Was? Nein, Alte nehme ich zurück. Nee, meinetwegen. Schlaf schön. Ja. Schlaf schön, Olle. Schnell eine Backpfeife geben, oder? Dann fördert sie durch Blutung der Gesichtshaut. Da wollte ich dich gerade voll labern und dann steht sie hier. Frechheit. Ich wollte dir ein Lied vorspielen nach der ganzen Scheiße. Heißt dir nach der... Du kannst das nochmal wiederholen. Du mir vielleicht ein bisschen was Ruhigeres. Na, mach mal. Okay, das ist klar. Also, ist das selbstgespielt? Ist das jetzt ein selbstgespieltes Lied? Oder spielst du jetzt vom CD-Player? Nein, das ist oder von Illegalized. Ach ja, bisschen, natürlich, kenne ich. Ja, Lisa, nein, ja, nee, das müssen wir jetzt hier aber nicht spielen. Nee, wenn ich dachte, du machst jetzt was Schönes. Ja, nee, ich dachte, du hast dir jetzt ein Stück Butterbrotpapier über den Kamm gelegt. Nee. Das ist doch eine Eins. Nein, ach, das ist ja langweilig. Na, ey, klar, langweilig. Langweilig. Nee, na, außerdem komm, außer haben wir jetzt, kann, nein. Was das ja, ich bin, klar rate ich das nicht. Ich bin total schlecht im Musikraten. Du kannst mir meine Lieblingssongs vorspielen und ich erkenne die nicht. Ich weiß nur, dass ich sie kenne, aber ich erkenne sie nicht. Na komm, das ist auch so ein Unterschied zwischen kennen und erkennen. Das hörst verstehst du doch. Du nimmst es mir nicht übel, wenn ich mal wieder eine schöne Musik von mir spiele? Na, was ist das? Weiß ich nicht. Hab ich doch gesagt. Hör mal. Na, weiß ich doch nicht. Na, das ist Queen. Naja, siehste. Na, sag ich doch. Astreich, hast du gewonnen. Naja, naja, sag ich doch. Solche Moderatoren wünscht man sich doch, oder? Oder? Ja. Da freut man sich doch. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, mach weiter so. Und ich bin... Sag mal, kommst du von der Küste? Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, ich komme von der Küste. Ma, echt? Ja, ursprünglich aus Nordfriesland. Mein lieber Scholli, und wo bist du jetzt hier zugange? Jetzt bin ich in der Nähe von Kiel zugange. Rufst du jetzt aus der Nähe von Kiel an? Ja, ich rufe direkt an der, oder von der Ostsee an. Ach, wieso denn bitte? Zwischen Kiel und Eckernförde. Na, warum rufst du denn nicht aus Berlin oder Brandenburg an? Ich wohne noch nicht in der Stadt, ich wohne auf Nexa wieder aufs Land gezogen. Boah, ne, das ist doch viel zu groß und außerdem ist das Wasser weit weg. Surfst? Ja. Ohne Finger? Ohne Finger und ohne Segel, ich bin Wellenreiter. Bitte. Astrein ist das. Astrein, das sag ich dir. Und das hörst du jetzt erst. Ich kann auch im Bett einen Platten mit ja, nee, ich hab mich vorhin so aufs Inhaltliche konzentriert, dass ich mich jetzt gewissermaßen um Formfragen nicht war kümmern ja konnte. Voll. Wie bitte? Ja, natürlich. Aber meine Freundin kommt aus Leipzig. Ah, na wenigstens was, alte Sachsenbraut, ja. Du. Ja. Oder? Gerade noch so die Kurve gekratzt. Ja. Ach, und die muss jetzt auch immer rumsurfen? Ja, wir haben ihr jetzt gerade, oder ich habe ihr jetzt gerade ein Board gekauft. Ja. Jetzt sucht sie sich noch einen Anzug aus und dann kommt sie mal mit. Also ach, und du machst jetzt so, und du machst jetzt so Surfbrett hobeln, oder was willst du dich selbstständig machen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Nee. Jetzt hat sie alles ausgeplaudert. Nee, ja, genau. Ich bin gerade dabei, so ein kleines Designlabel für Surfer und Skater auf die Beine zu stellen. Ah, spitze. Und was kann sie dabei machen? Was immer ich dabei machen kann? Ja, immer mit Filzstift das Logo rufknispeln oder wie? Ja, so zum Beispiel. Naja, ist doch eine Idee, siehst du? Ach, da habe ich doch wieder Vermühlen zusammenführungsmäßig was getan. Kai, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, ich danke dir für die schöne Show. Ja, und grüße deine Schnuffelfreundin. Mach ich. Okay. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Tschüss. Ciao. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. 27. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Ölbaumfrüchte lag. Und auch der Wechsel in das Kreuzberger Café Wirtschaftswunder änderte nichts. Aber immerhin kam es dort zur Gründung einer katholischen Partei und unseres Chors, in dem ausgerechnet ich die Texte schreiben sollte. In der Punkband früher habe ich absolut unkommerziellen Hardcore gemacht. Ach, so eine Anarcho-Geschichte oder was? Ja, fast. Waren alle total demokratischer Chor? Ja, sozusagen. Ja, aber so funktioniert das nicht. Ein Chor ist doch total autoritär. Chor ist wie die Armee. Aber einer, der dirigiert. Wenn er die dirigiert? Und der so die Einsätze hebt und der sagt, jetzt mal ganz leise und jetzt mal ganz laut. Doch nicht beim Hardcore, da ist alles laut. Ja, aber so völlig strukturlos ist doch selbst Hardcore-Musik nicht. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen mehr mit Musiktheorie auseinandersetzen. Ich finde, du solltest den Chor übernehmen, du solltest ihn leiten. Klar, kann ich gerne machen. Ja, prima, mir reicht es ja sowieso schon, die Texte schreiben zu müssen. Ja gut, aber erstmal müsst ihr mich noch mal kurz entschuldigen. Ja. Wo musst du denn hin? Ich muss mal erstmal noch ein Bier holen. Vorsätzlich betrunkene Chormeister, das haben wir gerne. Ach, passiert bei dir immer so aus Versehen? Ja, aber wenn ich so eine wichtige Aufgabe vor mir hätte, wie einen Chor zu leiten, dann würde ich mich schon ein bisschen in Abstinenz üben. Tja. Große Charlottenboer Pilsner, bitte. War eine lange Diskussion in der deutschen Arbeiterbewegung. Soll der deutsche Arbeiter Alkohol trinken oder nicht? Die gesagt haben, soll er nicht. Die gesagt haben, ein trinkender Arbeiter denkt nicht und ein denkender Arbeiter trinkt nicht. Das waren die Abstinenzler. Aha. Wieder heute gelernt, oder? Ja, aber sind wir Arbeiter? Hm. Ja. Also erstens sind wir einfach schon mal arbeitslos. Und zweitens muss man sich fragen, ob man Chor singen als wirklich einen Job begreifen kann. Ja. Also auch wenn es Arbeit macht, verstehst du? Mhm. Also, undurchsichtige Geschichte, oder? Tja. Undurchsichtig, undurchsichtig. Ich werde mich erstmal ans Texte schreiben machen, glaube ich. Genau. Oh, das ist eine spitze Idee. Ja, sei mal bitte kurz ruhig. Du bist ja ein helles Bürschlein. Hörst du die Musik im Hintergrund? Ja. Und was fällt dir dazu ein? Durchaus eine Idee für einen Chor, oder? Warum? Vernehmbar durchaus die Fülle des Wohllautes, möchte ich fast sagen. Tja, man braucht eigentlich gar keinen richtigen Text. Es reicht eigentlich, wenn man einfach nur stöhnt zu der Musik, würde ich sagen. Ja, aber im Original stöhnt Serge Gainsbourg auch nicht, oder? Nee, aber er lässt stöhnen. Also, nehmt er ja, das kann ich nur ohne erleben. Hello, not be you, and a painting. And as you do, again, the man who was dead on. Is it just a way to lay all the time at? Hey, the clock, hey, now, hey, der großartige Tomasi Kissa war das. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Bin ja hier, wenn immer noch letzte Sachen mit L gesucht. Hallo, wer bist denn du? Lukas! Na, das klingt doch schon verdammt lässig. Wird gleich hingeschrieben. Hau den Lukas! Super, 1A. Tschüss, Lukas. Tschüss, Kuttner. Naja, so weit jetzt nicht gemeint. Kannst du was sagen? Ich wollte eigentlich sagen, lungern oder auf dem Sofa rumlungern. Lungern! Genau, oder in der Wohnung rumlungern. Lungern ist total lässig. Da hast du absolut recht. Sag mal, fällt dir aber auch ein elektrisches Haushaltsgerät ein, was mit L anfängt? Das ist total rar, wa? Ein elektrisches Haushaltsgerät, was mit L anfängt? Ja. Nee, außer Lampe fällt mir da auch nichts ein. Nee, außer Lampe, wa? Aber sowas Praktisches wie so quasi so ein Salatschneider oder irgendwie sowas. Nudeln machen, das wird anders, genau. Ja, schwierig, ja. Wa? Ach. Ich denke jetzt auch nicht. Ja, ich auch nicht. Tja. Ja, super. Lasagne-Macher vielleicht. Lasagne im Nudelbrett? Nee, so, nee, aber gibt's eine Lasagne-Zeug rein und dann. Gibt's mal eine Lasagne-Maschine? Gibt's so was? Wenn's das gäbe, hätte ich gerne nicht dagegen, aber gibt's nicht so ohne weiteres, wa? Mikrowelle für Lasagne. Ja. Mensch, Lukas! Von wo aus rufst du eigentlich an? Auch quasi aus dem Hunsrück? Nee, Berlin. Ach so. Berlin. Ja, die Sendung wird ja hier immer exotischer, dann rufen Leute aus dem Hunsrück an. Hunsrück. Ja, und ja. Andere direkt von der Küste praktisch. Surfer. Ah, ja. Da habe ich auch mal gewohnt, in Ratzeburg, in Lübeck, Hamburg. In Ratzeburg! Ja, genau. Super. Und in München bin ich geboren. Ach echt? Und wie alt bist du jetzt? 15. Und wie kommt man mit 15 in München geboren über Ratzeburg nach Berlin? Ist dein Vater so Teppichhändler, irgendwie Staubsaugervertreter? Nee. Nee, sondern? Nee, ich wohne bei meiner Mutti. Ach so, ist deine Mutti Staubsaugervertreterin, Versicherungsverkäuferin? Nein, meine Mutti macht eine Agentur in Berlin. Agentur? Genau. Wofür? Braucht die vielleicht noch sympathische Gesichter, um jetzt irgendwelche Schwachsinn zu bewerben? Ich habe ein total sympathisches Gesicht. Und du weißt ja, ich bin in dem Alter, da bin ich so viel Geld angewiesen. Was denn ist denn für eine Agentur? Berlincast heißt die. Ist das für so Agenten? Ah nee, Casting-Agentur? Genau. So in die Richtung. Ja. Wenn die noch irgendwo mal eine Rolle so jugendlicher Liebhaber hat. Ja. Soll sie Bescheid sagen. Klar. Mit so einer lokalen Rückbindung praktisch. Jugendlicher Liebhaber mit lokaler Rückbindung. Kannst du dir das mal notieren? Das muss ja irgendwie, wahrscheinlich hat die ja so Karteikarten, oder? Wo dann auch drin steht, jugendlicher Liebhaber mit lokaler Rückbindung. Jugendlicher Liebhaber mit lokaler Rückbindung. Genau. Aber total sympathisch, ist absoluter Sympathieträger. Okay. Praktisch so eine Mischung, du kannst dir mich vorstellen wie eine Mischung aus Jauch und wie heißt denn der von den Gummibärchen? Gottschalk. So eine Mischung aus Jauch und Gottschalk und noch eine Prise Wickert wieder drin. Noch eine Prise Wickert. Mhm. Kannst du dir das merken? Jauch, Gottschalk plus Prise Wichert. Wickert. Okay. Ja? Merk und wenn es ganz hart kommt, dann mache ich auch noch auf Bioleck, kann ich auch noch machen, wenn ich will. Okay. So, was brauchen wir noch? Tag für Tag eigentlich. Ja, eigentlich schon. Macht die mal so große Hollywood? Nee, wa? Nee, nicht. Rama-Werbung? Rama-Werbung, da bin ich auch total geeignet dafür, weil ich immer so ein total verknautschtes Morgenmuffel-Gesicht habe. Und das könnte ich dann aber auf Befehl, wenn die Rama reingereicht wird in die Kamera, könnte ich das total aufhellen. Meine Sicht. Was, glaube ich, für die Margarine gut bekäme. Mhm. Da gibt's doch diese geniale Werbung, wo so eine... Wo was? Jetzt ist er weg. Jetzt ist Mutti dazwischen gegangen. Ich bin nicht mehr da. Nach! Was war denn? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ach so, ich dachte, deine Casting-Mutti ist gerade reingekommen und macht Terror. Und wollte sofort die Telefonnummer haben. Nee, ich habe so ein blödes Telefon, wenn man das sich dann so reingeht, dann drückt man auf den Knopf und was dann ist das. Was castet denn deine Mutti? Ich habe auch, wenn man so schöne Hände braucht, wenn die mal schöne Hände braucht. Aber ich kann es auch hinschreiben. Schöne Hände. Für Priel könnte ich Werbung machen. Oh. Oder irgendwas, weiß ich jetzt ohne was. Ich weiß es freiwillig. Oder ein schöner Rücken kann auch entzücken. Kannst du auch noch hinschreiben, nach Jauch und dem ganzen Bioleck und so, Rücken. Schöner Rücken kannst du hinschreiben. Okay. Das braucht man doch, oder? Jetzt sieht mal her, deine Mutti da. Die flüstert da schon im Hintergrund. die hat doch jetzt nichts anderes im Kopf, als dass sie meine Telefonnummer rauskriegt. Soll ich sie dir geben? Na logisch. Okay, ich geb's dir. So. Hallo? Hallo Mutti. Was lachst du denn da? Bist du? Was soll ich denn sonst machen? Also gib mir mal deine Telefonnummer und sag erstmal artig, wie du heißt. Wieso denn? Wieso denn? Ich denke, du willst besetzt werden. Naja, aber unter Pseudonym. Ja, ohne Name keine Besetzung. Unter Pseudonym. Nee, geht nicht. Echt nicht? Nee. Kuttner! Mann, da kannst du aber deinen Sohn fragen, das weißt der doch. Wieso soll ich denn meinen Sohn fragen? So. Du willst doch mit mir reden. Weil dein Sohn mein Manager ist. Wie bitte? Weil dein Sohn mein Manager ist. Der wird echt? Ist der echt so scheiße, dein Sohn? Nee, der ist nicht scheiße, aber ach so. Dein Manager wäre irgendwie nicht so. Hast du schlecht gecastet, deinen Sohn, oder? Wie bitte? Den hast du schlecht gecastet, deinen Sohn. Nee, ich caste meinen Sohn ja nicht. Hast du nicht gecastet? Nein, den habe ich einfach so bekommen. Also den hast du einfach so genommen, ohne Casting? Ja. Na, aber man, das ist ja das Falscheste, was man machen kann. Du hättest doch wenigstens 10 Söhne antreten lassen sollen und dann den ansprechendsten. Hast du eine Ahnung? Und den ansprechendsten. Weißt du Bescheid? Ja, na logisch. Weißt du Bescheid, wie viele Söhne ich habe antreten lassen, bis ich mich für den entschieden. Wie viel hast du denn antreten lassen? Ja, das will ich mal nicht sagen. Nee, so viele? Und das war echt der Beste? Ja, klar. Mensch, da scheinen ja irgendwie nur Loser angetreten zu sein, oder? Hast du dann bei denen? Nein. Naja, aber man gewöhnt sich ja auch an sowas, oder? An was? An seine Kinder? An so einen Sohn gewöhnt man sich ja irgendwie. Wie lange hast du den denn schon? 15 Jahre. 15 Jahre? Naja, das ist dann schon Gewöhnung. Ja. Oder? Da nimmt man schon die eine oder andere Macke hin. Das kommt mir so als Wort nicht im Sinn, wenn ich über meine Kinder nachdenke. Gewöhnung kann man aber an dich gewöhnt man sich eigentlich relativ schnell zum Beispiel. Ja? Ja. Sag mal, brauchst du nicht gerade so ein Margarine-Gesicht? Nee, ich brauche gar nicht Margarine-Gesicht. Mensch, ich könnte aber so wenn total... Eine Mischung zwischen Wicker, das hast du ja, Jauch und Gottschalk, ja. Weiß ich nicht. Aber nicht im Blond. Nee, das ist, glaube ich, nichts für Margarine. Margarine das andere war jetzt der künstlerische Bereich. Margarine meinte ich nur, weil ich früh morgens immer so ein zerknittertes Morgenmuffelgesicht habe, was ich aber auf Befehl aufhellen könnte. Gut. Eben, wenn Margarine kommt, schwupp, könnte ich total strahlend so... Immer noch eine Spur Bruce Willis, aber trotzdem Margarine-kompatibel. Verstehe. Ist doch nicht schlecht. Nee, schick mal ein Foto. Wofür suchst du gerade was? Sag ich dir nicht, aber alles Mögliche. Aber also, ungefähr, na, du wirst doch... Ich möchte jetzt aber nicht in so einer Gerichtsshow auftreten. Nee, musst du auch nicht. Sicher? Nein, kannst du dir nicht. Schick einfach mal ein Foto. Und, sagen wir mal, so ein künstlerische wertvolle Filme? Irgendwie sowas Kafkaesket? Auch. Hast du das auch im Angebot? Ja, auch. Ansonsten bin ich natürlich auch eine Fellini-Visage. Ja, also so für Fellini caste ich gerade nicht. Ach so. Na, dann ist gut. Na, der ist ja auch schon tot, wa? Ja. Ja, für tote Carsten ist ja auch blöde. Ja, ist blöde. Ja, stimmt. Du kannst mich übrigens Carsten nennen. Ich soll dich Carsten nennen. Du kannst mich nicht, du kannst mich Carsten nennen. Gut, Carsten. Was ich ganz schön finde. Ich caste Carsten. Ja, das meine ich doch, wenn du so eine Carsten-Agentur hast, dann müsste ich doch total rinpassen. Genau. Bei dir. Wir Carsten, Carsten. Genau. Ja. Gut, ja. Oder für einen Gangsterfilm? Oder für einen Gangsterfilm brauchst du so Leute, die quasi. Ja, die so eine Zigarettenkippe im Mundwinkel halten können und nebenbei. Ja. Das kann ich echt. Ja. Das kann ich wirklich. Ja, super. Die hängt total lässig bei mir. Ein Foto, Carsten. Nee, das ist ja jetzt, du musst jetzt bloß auf fritz.de kicken, da ist, glaube ich, ein schönes Foto. Aha, gut, das muss ich aber nicht jetzt machen, oder? Na doch, wenn die Sendung zu Ende ist, dann nehmen die sofort meine Sicht runter, dass ich das nicht so verbraucht. Ach. beim Konsumenten. Ich verstehe. Weil, das kennst mal, du auch, solltest du unbedingt mit mir reden oder sollen wir nicht gleich wieder mit meinem Sohn reden? Nee, ich würde lieber mit dir über das Berufliche, über meine Zukunft. Nicht über meine. Gerade gut. Nee, das jetzt läuft alles so ein bisschen aus und ich muss mich neu orientieren. Verstehe, aber für Margarine wirst du dich neu orientieren und dann müsstest du. Naja, Mann, Margarine sein, war jetzt, ja, da muss man natürlich was anderes. Ich habe ja nicht umsonst Fellini und Kafka ins Spiel gebracht. Ach. Verstehe. Ja, aber zur Not macht man aber eben Kafka, auch mal. Ja gut, also Fellini ist tot und Kafka ist auch tot. Also auch tot, aber hast du schon mal gelesen? Darum geht's da jetzt überhaupt ja nicht. Klar habe ich Kafka gelesen. Ach so, na, warum soll es denn sonst? Ich wollte damit nur so eine Marke setzen, so was künstlerisch Wertvolles. Ach so, verstehst du? Ich kann ja auch Dostojewski sagen oder. Verstehe. Oder, sag noch mal was. Zum Beispiel, ja, Dostojewski, Kafka. Ja. Ja, Schiller. Lass uns Schiller dazu nehmen. Schiller? Nee, so Schiller-Typ bin ich nicht. Nee? Dieser jugendliche Überschwang liegt mir nicht. Du, alter Faust, wenn du alten Faust brauchst oder Mephisto. So was. Wo bist du denn da? Da ist kein Foto. Warum nicht? Das will ich nicht. Hier steht Videoschnipsel, Sprechfunk. Ja. Was? Ja, stimmt ja auch. Ja, und wo bist du? Fritz.de, warte doch mal. Ich muss ja. Ich verstehe dich nicht. Carsten! Ja. Carsten, jetzt. Du hallo, mal Carsten, wo bist du? Auf dreiste Musik drücken. Dreiste Musik? Wenn du jetzt Fritz.de hast, was hast du jetzt Fritz.de? Kuttner.de. Und dann steht doch da rechts Blue Moon. Da, da. Ah, oh, sieht verdammt scharf aus. Sekunde. Oh Gott, jetzt bin ich aber neugierig. Ja. Ah. Oh. Na eben richtig zwischen Jauch und Wickert. Ja, warte doch mal, ich hab's ja, noch nicht. Oh, dreiste Musik, Moment. Hast du da jetzt drauf gedrückt? Wo ist es? Na, da rechts ist da so ein Foto wie die Briefmarke, was früher das die Ulbricht-Marke war. Kann ja, man da. Vergrößern, sag mal, Carsten? Wissig, oh nee, drück mal ruf. Muss mal ruf drücken. Drück mich mal. Ja, mach ich doch. Drück mich mal. Güte, Dollar! Mutti. Also, ganz ruhig. Noch einmal, lege ich weg auf. Ach so, naja, wie soll ich dich denn nennen? Carsten ist ja schon besetzt. Das ist ja egal. Ich habe einen chinesischen Namen, das bringt's dir. Echt? Ja, echt! Woher denn? Aus China! Spitze, weil die da Billiger sind, die Namen, oder was? Ist ja auch super. Die sind halt einfach landesbedingt. Die kosten nichts, Namen. Meine Güte. Echt? Gut, sieht nett aus. Guter Name ist nicht so da billig. Da heißt aber Jürgen, das macht aber nichts. Nee, aber wir können mich ja umnennen. Wir können dich umnennen. Na klar, Carsten. Kuttner. Okay. Carsten Kuttner, so Alliteration ist auch spitze. Carsten Kuttner. Ja, super. Klingt ja gut, K und K. Gut. Oder, ihr habt da auch schöne Assoziationen. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Ja. Ja. Wofür machst du denn Werbung? Aber jetzt nicht Michelin, die sind ja gerade so loser. Nee, ich mache keine Werbung für Michelin. Was denn? Machst du so Vorabendserien? Alles möglich, alles durcheinander. Was weiß ich, für irgendwelche Schnäpse oder... Ja, spitze! Da bin ich sofort dabei. Ja, denk ich mir. Ich ruf dich dann an. Es wäre schon gut, wenn du... Ja. Du kannst ja mal... Dann, und lächeln ne, kann ich, sag ich dir. Dann kannst du mal auf meine Homepage gehen, das heißt www.berlincast.de. Da kannst du dann gucken. Dann kann, aber nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Warum nicht? Nein, nicht jetzt. Ja, aber jetzt muss ich natürlich. Berlin, in einem Wort, berlincast.de. Ist dein Sohn da zu besichtigen? Nee. Oh! Was? Bist du das? Wo? Ich weiß nicht. Da sind zwei. Wer ist denn Simone von den beiden? Die Rechte. Die Linke. Die Rechte, das bin ich. Klar, das ist doch auch chinesisch. Siehste, genau, auch. Genau. Oh. Wie, oh. Oh. Spitzenseite. Oh, Voices, Faces. Hände fehlen noch. Brauchst du nicht Hände? Nein. Ah, ich habe so zärtliche, so Pianistenfinger praktisch. Ich aber nicht. Groß wie ein Pferdegesicht. Ja, ja, ist ja gut. Ah, Spitzenhände. Echt nicht? Nee. Faces? Wieso ein Faces? Wieso sind die Gesichter von den Sprechern zu sehen? Das sind keine Gesichter von den Sprechern, sondern Faces sind so Kleindarsteller und Komparsen. Ja, nee, ich habe ja bei Voices gedrückt. Ja, bei dann kannst du gleich. Kleindarsteller kommt nicht in Frage. Voices braucht man einfach nur Stimmen. Ja, hab ich doch. Ja, ich sag's ja nicht. Ach so, ja, gut. Ach, Mensch, ach, ich hab mich schon so auf die Margarine-Werbung gefreut. Jetzt machst du ja keine Margarine. Nee. Ach, das Leben ist hart, wa? Kennst du noch eine Liste? Das meinst, ist schon gut. Wollen wir jetzt nicht von dieser Seite runtergehen? Ich fühle mich da gerade so irre wohl. Nein. Unter den Sprechern. Ja. Kann man die auch hören? Sind da so Soundfiles? Nein, nein, kann man nicht. Warum denn nicht? Jetzt lassen wir das einfach. Ach, schade, das wäre aber schön gewesen. Dann hätten wir mal schön. Kannst du ja nach deiner Sendung machen, dann kannst du die da alle. Dann höre ich mir die alle schön an. Kann man die sich da anhören? Bitte? Kann man die sich da anhören? Ja, wenn man auf die einzelne drückt, dann kommen da Audio-Samples. Oh, spitze. Oh, das höre ich mir nachher an. Ja. Oh, da werde ich heute Abend noch viel Vergnügen zu Hause haben. Bestimmt. Ja, glaube ich auch. Ja. Was erzählen die denn da? Das weiß ich nicht, alles unterschiedliche. Ach, das muss ich mal kicken. Ja. Sprecher von der Deutschen Welle, das sind meistens so ernste Themen. Aber der macht doch nichts, habe ich ja nichts dagegen. Sag ich ja nicht. Ja, ich bin ja ein Stück weit, ich bin ja ein Stück weit ernst. Ja, das hört man ja auch die ganze Zeit. Sag mal, du willst mich doch hier verarschen, oder? Ich? Klar, ja. Nur. Ja. Ja, ich habe gedacht, ruf, hast du meinem Sohn gesagt, ruf mal an, ich verarsch den gleich. Ich fühl mich nicht so ernst genommen von dir. Du fühlst dich nicht ernst genommen? Och, das tut mir aber leid. Ja. Ich kann dich ja nur so ernst nehmen, wie du dich präsentierst. Na, ich bin ernst. Ja, sag ich ja. Ernst, sehr ernst. Kannst du mich auch Tillmann nennen? Tillmann. Tillmann, Ernst Tillmann. Ernst Tillmann. Also ja, berühmter deutscher Arbeiterführer. Ich weiß. Castest du manchmal Arbeiterführer? Brauchst du einen Arbeiterführer? Würde ich auch machen. Ich caste keine Arbeiterführer. So für eine Demonstration, meinst du? So für die Grünen die brauchen doch keine Arbeiterführer. Nee, ich weiß jetzt auch nicht, wofür man praktisch jetzt Arbeiter gibt, zumal es ja keine Arbeiter mehr gibt. Na, aber vielleicht ein Arbeiterlosenführer könnte ich machen. Ja, genau. Oder die werden gebraucht. Ja, ja, ein arbeiterloser Führer. Genau. Genau. Ja, spitze. Du. Naja, wir treffen uns quasi vor der Margarine wieder, Bede, oder? Ja, genau. Super. Carsten, mach mal wieder Musik. Wie lange geht denn deine Sendung bis eins. Wie bitte? Noch 35, 37 Minuten. Oh Gott, die musst du noch rumkriegen, ne? Naja, die krieg ich rum. Die kriegst du rum. Kennst du noch eine lässige Sache mit L? Eine lässige? Mein Sohn hat da Lungern draus gemacht. Ja, Lungern war super. Ja, aber ich finde Lümmeln viel schöner. Lümmeln? Schreibe ich sofort auf? Ja, rum. Ich Lümmel auf dem Sofa. Mensch, ihr seid aber auch eine fitte Familie. Ja. Du und dein Sohn. Ja. Echt? Ja. 1A. Ja. Da möchte man fast adoptiert werden. Dass man irgendwie dazugehört. Ja, mein Foto. Wie alt bist du denn, Jürgen? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Gut. Je nachdem. Was brauchst du denn? Was braucht man für Margarine? Wie alt darf man da sein bei Margarine? Ich meinte das jetzt nur in Bezug auf den Sohn. Also für Werbung, für Margarine kann ich. Achso, das hat ja jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Aber Krieg, eben, es hat ja wenn ich jetzt adoptiert würde. Nur mein Sohn sollte möglichst. Den Gleichaltrigen. Jünger als du. Na, ist er doch, oder? Na, es geht ja jetzt nicht um den, sondern um dich. Ach so. Carsten Tillmann. Ja, wenn ich mir kurze Hosen anziehe, sehe ich echt extrem jung aus. Wirklich? Ja, nee, könnte richtig mit so einem Stullenbeutel um den Hals und einem Springseil mache ich dir irgendwie total den Volldeppen. Ein Springseil? Naja, so weit, dass man so ein bisschen aussieht wie Sieme und nicht alle beisammen. Stehst du so auf Mädchenspielzeug? Nee. Wieso? Ist Springseil Mädchenspielzeug? Ja, das machen schon eigentlich Mädchen. So Jungs, och, die Mädchen springen. Ja, jetzt denk mal an Muhammad Ali, den alten Boxer. Der hat natürlich auch schön mit. Bist du ja nun, weiß Gott nicht. Na, wenn du ihn brauchst, bin ich ein Boxer. Na. Ja. Obwohl, du hast so eine ganz breite Nase, gell? Nein, stimmt nicht. Doch. Jetzt hör auf, mach hier meine schöne römische Nase nicht kaputt. Aber so ein Boxernase könnte schon sein. Das ist das, was man eine feingeschnittene Nase nennt. Eine feingeschnittene? Die ist groß. Nein, stimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein, der ich hat... Ich sehe das doch jetzt hier vor mir. Ach, der hatte so eine Linse auf dem Fotoapparat drauf. Das ist so froschperspektivisch. So. Dadurch ist die Nase ein bisschen überbetont. Ach so. Ich hab keine große Nase. Nein, du hast eine ganz feine, kleine Nase. Ja, eine feine, nee, nicht klein, oh nicht. Aber fein geschnitten. Ja, ganz fein. Ja, die auf tiefe Sensibilität schließen lässt. Ach. Ja. Mhm. An der Nase des Mannes erkennt man die Sensibilität. Seine Sensibilität. Verstehe. Genau. Verstehe. Ja. Dein Sohn hat aber manchmal so Kicherattacken, kann das sein? Naja, wenn du da so ein Unfall. Wollen wir mal hoffen, dass er sich da nicht mal so virusmäßig eingefangen hat. Mann. Ja? Du erzählst aber auch ein Zeug, ey. Ich rede. Echt mal, ja. Das fällt doch alles auf mich zurück. Du redest. Dann sagen die wieder, ach, da wurde in deiner Sendung wurde wieder aber ein Quatsch gequatscht. Und ich kann da ja nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Nee, das ist doch nicht meine Schuld, dass hier so Unsinn geredet wird. An mir liegt das nicht. Ich hab heute wieder vorher gehabt, Rilke zu zitieren. Aha, sag mal was. Hab ich vorhin schon. Ja, mach noch mal. Das Schöne ist nicht, dass es schrecklich anfängt. Ich wusste vorhin noch nicht mal, dass es dich gibt. Das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang und wir bewundern es so, weil es hier lassen verschmäht, uns zu zerstören. Boom. Wow. Hast du auch gedacht, was du da gesagt hast, oder hast du es einfach abgelesen? Nee, ich hab's nicht abgelesen. Ah. Ich hab's auswendig aus dem Koppe daher gesagt. Ah. Ich weiß immer nicht genau welche, aber immerhin eine von den Duinese Elegien, oder? Ah. Was? Ja, was? Duilesen? Duinesia Elegien. Ah. Rülke. Ja. Wir müssen jetzt durch mal hier langsam. Das ja, fällt die geben jetzt Zeichen, ne? Die sagen jetzt reicht. Fällt ja alles auf mich zurück. Ja, nur selbstverständlich. Kannst ich du auch ganz, fühle mich auch ganz frei. Nee, ja, nicht. Ich werde da immer hingetrieben von Anrufern. Ja. Beziehungsweise Anruferinnen. Oh. Kannst du Chinesisch? Nein, ich kann Holländisch. Nein, das hilft nicht. Kannst du Russisch? Nein. Was kannst du überhaupt? Ich kann so Holländisch. Offensichtlich Kinder machen, oder? Englisch. Kinder machen. Was? Englisch, Holländisch und Englisch? Warum denn Holländisch? Naja. Holländer für mich. Du wusstest nicht, dass es mich gibt? Weil ich Holländerin bin. Ach so. Na, das ist eine Entschuldigung. Wofür? Naja, dass du nicht weißt, dass es mich gibt. Jetzt kommen die alle mit mir, hey, ich bin auch Holländer, ich weiß ja nicht, dass es dich überhaupt gibt. Und so, jetzt setzt du ja echt Ausreden in die Welt. Ich? Ja, der sich, nicht. Natürlich. Ich kann doch auch dazu stehen, dass ich dich nicht kenne. Ja, klar kannst du das. Nein. Aber du hättest die Begründung nicht verraten dürfen. Weil jetzt jeder, der anruft und sagt, den sagen die alle, die kennen dich nicht. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Also ich hätte dich schon kennen können. Genau, das kennen, genau. Ist extra, ja, echt. Schande. Ich entschuldige mich, aber ich suche keine Ausrede. Ich kann mich dafür entschuldigen, weil es ganz lustig ist, mit dir zu reden. Naja, das sagen sie alle. Sie alle. Ich will mich jetzt eifersüchtig machen. Nee. Sagen alle. Naja, so wenn das Mikrofon an ist und wenn sie im Radio sind. Ja, verstehe. Und hinterher rummecker. Echt? Die sagen alle, du bist nett? Ja, und dann hinterher ausschimpf. Von wem? Naja, von denen, die vorher noch gesagt haben, dass ich so nett bin. Echt? Ja. Was schimpfen die denn so? Na, das sagen dann gleich wieder, ach, der ist überhaupt ja nicht nett. Aber ich hab's mal lieber gesagt. Wann sagen die das denn? Na, wenn das Mikrofon aus ist. Weil die Angst haben, dass sie ihn geknallt kriegen. Aber die geht da im Radio ja nicht. Ich kann's auch mit laufenden Mikrofon sagen. Find ich auch, dass ich nett bin, wa? Dass du nett bist, ja. Du bist nett, du bist nicht nett. Das ist doch kopfig Sprung. Genau. Ja. Sag ich, das ist meine Rede. Ja. Ja. Das ist aber kein Rilke. Nee, das war jetzt nicht Rilke, das war Icke. Ja, ich kann doch selber Sachen sagen. Ja. Das ist nicht so, dass ich du, mich... Du, Carsten Tillmann. Ja, wir machen jetzt mal... Jetzt machen wir mal Schluss, oder? Genau, denke ich auch. Jetzt kommen nämlich gleich wieder Nachrichten. Ich ja noch nicht, aber du musst ab, husch ins Bett. Ja. Du musst morgen wieder Margarine stimmen, Carsten. Nein. Nicht? Nein. Sondern? Ich muss um 6:30 aufstehen und Frühstück machen. Ach so. Ja. Und aber das schöne Rama-Gesicht dazu aufsetzen. Und ein Rama-Gesicht, klar. Genau. Okay. Also. Ja, und der Sohn, der soll jetzt mal Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett, oder? Ja, das kann er. Naja, wobei eine halbe Stunde kann er noch hören, finde ich. Selber. Hat er sich heute verdient. Genau. Weil er so brav war. Ja, der ist brav. Nur, dass er echt ein bisschen viel gekichert hat, finde ich. Der kichert dann ja ein bisschen viel? Naja, dafür kann er vielleicht mal auch eine Kopfnuss von dir kriegen. Eine Kopfnuss? Ja. Nuss des Kopfes. Du schlägst da deine Kinder wahrscheinlich eher nicht. Ja, dauernd. Nee, eigentlich nicht. Nee, natürlich, weil du gute Mutter bist. Sag, was Mutti ich sagen soll. Sag dauernd. Nee, sollst sag ja dauernd, nicht sagen. Du sollst ehrlich sein, und aber wahrscheinlich schlägst du deine Kinder nicht. Aber heute würde ich dir mal die Erlaubnis geben, ihm mal eine zu klatschen. Warum denn? Na, weil du so rumgekichert hast. Ich frage mal, warum denn? Siehst du? Na, man braucht ihm nur eine gute Begründung. Man braucht Kindern, die man schlagen will, man muss sie nur vernünftig begründen, nachvollziehbar. Dann sind die durchaus einverstanden damit, mal hin und wieder eine Backpfeife zu kassieren. Okay. So, und jetzt musst du dir nochmal eine schöne Ausrede einfallen lassen. Wofür? Dafür, dass er jetzt gleich eine Backpfeife sich verdient hat. Ach so, mit dir, das will ich das mit dir erörtern oder nee, das nee, mach gleich das, einfach mach, einlangen und sagen, du hättest gesagt, sie soll das machen. Ja, mach das so. Okay. Das ist, glaube ich, ein starkes Argument. Ja. Okay. Der Stefan Kutzer, genau. Jürgen Tillmann. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, ciao. So, ach, jetzt kommt ja wieder ein Stück kostbarster Musik. Robert Vadim Medvedev, der sich vorgenommen hat, als eingeborener Russe der englischen Sprache nur so mäßig mächtig, dann doch all die Klassiker englischsprachiger Unterhaltungsmusik nachzusingen. Und hier ist es, handelt es sich um Jamaica Farewell. Insofern kriegt ihr dann schon wieder was total Jamaikanisches, gewissermaßen dieser russische Dialekt, was die englische Sprache betrifft. Robin Vadim Medvedev. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, but when I reached Jamaica I made a stop. Now I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave my little girl in Kingston town. Now I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave my little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls ways to and fro. I must declare my heart is there, too, as I have been from Maine to Mexico. Still I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave my little girl in Kingston town. Still I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave my little girl in Kingston town. Dance the maquette, you can hear ladies cry out while on their head their beer. Eggy rice, all fish are nice, and the rum is fine any time of year. Now I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave my little girl in Kingston town. Still I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave my little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on a mountain top, I took a trip on a sailing ship, but when I reached Jamaica, I made a stop. Now I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I do leave my little girl in Kingston town. Now I'm sad to say I'm on my way, I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, Robin Vadim Medvedev. Für die holländische, jetzt schnell noch ein Nachtrag für die holländischsprachige Fraktion. Die holländischsprachige Fraktion, die soll jetzt mal schön zuhören. Nach den Nachrichten hier gibt's echt eine Spitzenüberraschung, aber eben quasi für die holländisch sprechende Fraktion. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. 103,1. Fritz Info. 0.34 Uhr, das Wetter in manchen Teilen Brandenburgs und Berlin regnet und gewittert es heute Nacht bei milden 18 bis 13 Grad Celsius. Am Tag ist es wolkig und ab und zu soll es noch regnen. Im Laufe des Tages heitert es dann aber auf und es wird wieder schön. Sonne bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Israel hat den Palästinensern zugesagt, seine Soldaten aus den Städten Bethlehem und Qalqilya im Westjordanland abzuziehen. Darauf einigten sich der israelische Ministerpräsident Sharon und Palästinenserpräsident Abbas auf ihrem Gipfeltreffen in Jerusalem. Außerdem erlaubt Israel den Palästinensern, ihren Flughafen in der Stadt Gaza wieder in Betrieb zu nehmen. Er war vor 4 Jahren zerstört worden. Der amtierende EU-Ratspräsident und luxemburgische Ministerpräsident Juncker hat seine deutliche Kritik an den britischen Premierminister Blair bekräftigt. Juncker sagte, zwischen ihm und Blair gäbe es fundamentale Meinungsverschiedenheiten über die zukünftige Ausrichtung der Union. Auch Bundeskanzler Schröder betonte, es wäre ein Fehler, wie Blair Europa nur rein ökonomisch zu verstehen. Das besondere Gesellschafts- und Sozialmodell, das sich auf dem europäischen Kontinent bewährt habe, müsse unbedingt erhalten werden. Angesichts des Rechtsextremismus in Brandenburg hat die Ausländerbeauftragte Berger ein massiveres Vorgehen gegen Fremdenfeindlichkeit verlangt. Die Menschen müssten mobilisiert werden, Anfeindungen von Ausländern nicht durch Schweigen zu dulden, sagte Berger in Potsdam. Sie kündigte neue Projekte an, die sich vorwiegend an Ältere richten sollen, da junge Leute schon an Schulen und Jugendeinrichtungen erreicht würden. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich beim Confederations Cup nach Abschluss der Vorrunde den Gruppensieg gesichert. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klinsmann trennte sich am Abend mit 2:2 von Argentinien und zog damit ungeschlagen ins Halbfinale ein. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Am 9. Juli 2006 findet im Berliner Olympiastadion das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Genau ein Jahr vorher, am 9. Juli 2005, ist Fritz im Berliner Olympiastadion und präsentiert Nacht des Fußballs. Genau ein Jahr vor dem Endspiel. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, alles was Holländisch spricht, jetzt nochmal ganz genau hinhören hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hi Kuttner, hier ist Max. Also ich muss ja mal sagen, das war ja mal richtig geil, wo du die alle, oder wo du die alle allein sprechen hast, da kannst du ruhig öfter machen. Ja, und mach mal beim nächsten Mal wieder eine Webcam aus. Dann sieht's so aus, als wenn du wirklich nicht da bist. Gut, haust rein, wa? Achso, ich bin kein Hip-Hopper, ja. Ich bin einer von deinen Korknamen. Ciao. Halbautomatisch an! Anruf! Oh, der ist ja an! Na, ich hab's nämlich schon halb oder kurz nach 10 probiert, da war er noch nicht an. Also jetzt 1-2 Test, hallo. Ja, ist ja prima, dann kann's ja losgehen. Mir fällt bloß nichts ein. Kikereki, ich bin's Wolle. Hallo Kuttner. Dummerweise habe ich leider kein Internet und dir mitzuteilen, das Lied, weil du wolltest doch Urlaub machen am 5. Juli. Und ich wünsche mir ein Lied und zwar der Kapelski. Ich bitte dich, weil ich hab das dummerweise mal, du hast es mal gespielt und ich hab das wirklich aus Versehen gelöst. Ich hab den an. Nein, das, weißt du, warum das da nicht, weil ich Alkohol getrunken habe, Pfirsichlikör getrunken. Sommeranfang. Schönen Stunden im Urlaub. Oder die Versöhnlichung mit der Versöhnlichung von Hartz IV. Schön am Laubengang. Merkel, Schröder, wirbeln Staub. Deutschland. Jetzt arbeiten wir. Hans-Heinrich, lieber Hans-Heinrich, bitte hör doch mal auf die Religion rumzuhacken. Lass doch die Leute glauben, was sie wollen. Mein Kalenderspruch heute, man sollte den Glauben achten wie die Liebe. Mach mal wieder coole Ansagen, Hans-Heinrich. Macht mehr Spaß. Geld nur regiert die ganze Welt. Dazu verhilft Betrügen. Wer sich auch noch so redlich hält, muss doch bald unterliegen. Rechtschaffen hin, rechtschaffen her. Das sind nur alte Geigen. Betrug, Gewalt und List viel mehr. Klag zu, man wird dir's zeigen. Also auch im 19. Jahrhundert sind viele kernige Lieder entstanden von hohem künstlerischen und auch moralischem Wert, die zum Teil wirklich aktuell sind. Naja, aber noch eine andere Sache, ich würde mich wirklich freuen, dass ich das, was ich da letztens gesagt habe, wenn das auch mal gesendet würde, wenn es darum geht, um die größten Lügen der letzten 100 Jahre. Und da habe ich schon erwähnt, die Sache mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und diese unglaubliche Lüge, die Behauptung, diese Bombenabwürfe seien notwendig gewesen, um den Krieg zu beenden. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass die Japaner schon vor diesem Atombombenabwurf die Bereitschaft zur Kapitulation erklärt haben. Diese Atombombenabwürfe waren also nicht notwendig. Die sind eine ganz perfide Sache. Die US-Amerikaner wollten sehen, wie viel, die haben das ausprobiert, die Atombombe an lebenden Menschen, und die wollten sehen, wie viele Menschen da auf einen Schlag krepieren. Diese Atombombenabwürfe waren also nicht notwendig. Die sind eine ganz perfide Sache. Die US-Amerikaner wollten sehen, wie viel, die haben das ausprobiert, die Atombombe an lebenden Menschen, und die wollten sehen, wie viele Menschen da auf einen Schlag krepieren. Es gibt noch mehrere große Lügen aus der Geschichte der letzten Jahrzehnte. Aber wenn wir doch alles nur rausgeworfen wird, wenn das alles, was irgendwie dazu dienen sollte, Klarheit zu schaffen, wenn das der Zensur zum Opfer fällt, naja, dann brauche ich ja nicht mehr anrufen. Ey, Kuttner, echt eine geile Sendung. Mach weiter so. www.skoba.de skoba.de Pop. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Das Abwarten. In Handschellen und mundtot gemacht, ausgeblutet bis zur Ohnmacht, aufgezehrt von Erschöpfung, erworben in vielen Jahren des Kriechens, noch näher am Rande des Abgrundes, nur um wieder in die Kniekehlen getreten zu werden, wieder mal auseinandergenommen, unsere Augen überanstrengt, ihre Muskeln verzerrt, gequält von Fluchtvisionen, betrachtet aus dem eingeengten Horizont von verpassten Chancen und den Schutzbrillen des Bedauerns, behindert durch aufgezwungene Moral derer, die uns entsorgen würden, wenn nicht unsere Restenergien, unsere letzten Hoffnungen, ihren Reichtum hervorriefen. Unsere letzte Hoffnung lassen uns weiter abwarten. Das Abwarten ist unsere Kerkerhaft. Und Abwarten ist unsere Gefangenschaft. Papalapap! Sabitalika! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Viel Zeit ist nicht mehr. Ist im Grunde vorbei. Wir können jetzt nur noch einmal Schnelldurchlauf machen, oder? Ja, ich warte jetzt zwar schon eine ganze Weile. Ich wollte sagen Lüfter. Das ist offenbar noch nicht heiß genug. Lüfter? Lüfter, Lüfter, ja. Also, nee, das Küchengerät. Also Haushaltsgerät. Was ist denn ein Lüfter? Naja, sowas wie ein Ventilator. Es gibt auch Heizlüfter, aber sicherlich auch kalte Luft. Aber man sagt aber nie Lüfter, einen Lüfter. Man sagt Ventilator. Ja. Aber der fängt ja mit V an. Hm. Mit Vogel-V. Naja, und ansonsten Leidenschaft. Leidenschaft? Ja. Ist lässig? Mhm. Braucht man immer. Wisst ihr, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft? Ja, aber ich meinte schon eher, geistige Leidenschaft. Eifersucht ist ja nur ohne durchaus geistige Leidenschaft. Naja, mental. Ja, und Neid. Ja, das sind keine... Siehste, ist nicht lässig. Leidenschaft ist ein zu unspezifischer Oberbegriff, als dass der von vornherein a priori als lässig durchgehen könnte. Na gut, Libertät gibt's, glaube ich, nicht so als Wort. Liberalität. Ja, nee, ich meine ja eher Liberty. Das gibt's irgendwie nicht im Deutschen. Stimmt. Wer grunzt denn da im Hintergrund? Ich bin's nicht. Nee, du nicht, irgendein Kerl. Ach so. Ja, ich bin es. Ja, genau, so ein 16-jähriger Grunzer. Nee, ich bin kein Grunz. Du hast keinen Grunz zu grunzen. Ich bin Urlauber. Ja, super. Sag mal, denkst du, ich bin hier quasi die Traumschiffunterhaltung oder was? Und wir sitzen jetzt, ihr sitzt jetzt alle in einer Offizierskantine und ich stehe da vorne als euer Christian Ansas und singe die Mauer! Die Mauer! Ist nicht! Die Sendung ist praktisch schon wie zu Ende. Du kannst jetzt schnell noch ein letztes Wort mit L sagen. Ja, ich liebe alle, die mich... Soweit, das ist quasi ein Gruß. Weg ist er. Herzchen, von dir muss ich mich jetzt aber auch verabschieden. Na klar, bis dann. Ja, ach, sie klang aber aufmerksam auf mein Herzchen hin. Okay, tschüss. So, jetzt kann jeder schnell mal hier noch so ein Wort mit L sagen. Hallo? Kurz, ich bin's voll. Mann, Wolle! Ja, tschüss. Danke, tschüss. Ja, danke. Ich weiß jetzt auch nicht genau wofür, aber recht hat er. Bedanken soll er sich. Das ist schon mal schön, wenn er sich bedankt. Hallo? Hallo, hier. Ich habe mal die Worte aufgefangen und ein Gedicht mit L gemacht. Na, mach mal. Ja, mach. Okay, wobei am Anfang vielleicht einige etwas sagen werden, ich verstehe nur Spanisch. Ja, reimt sich das? Okay, ja, also L. Langfinger Lutz lungert lässig, lutscht lange, lange Lollis. Lutz lässt Langfinger langsam laufen, leert Ladenkasse. Ladenshop Justiziar LLM Ludwig Lamm Luftwaffe. Leitet Ladendiebstahlermittlungen, Lutz läuft Leoparden schnell. Lutz liebste Luise leidet, landet Landeskrankenhaus, lallt Lieder. Leitende Landeskrankenhausärztin Lara Lahmann leitet Laparoskopie. Laparoskopie liefert leider lutzlosen Lösungsansatz. Lieferwagen laden Lutz Loserbeute, Luise Leichenwagen. War da ein lutzloser Lösungsansatz? Ja, wegen Lutz, anscheinend. Aber das sollte doch, naja, gut. Aber ich meine, man, so ganz folgen konnte man dem nicht, aber du hast es natürlich mit hoher dramatischer Intensität vorgetragen. Richtig, und die Frage, oder... Spitze! Würde natürlich fragen, was will uns der Autor damit sagen? Und was will er uns damit sagen? Nacht will er uns damit sagen. Ja, tschüss will er sagen, danke will er sagen. Auch, weil du vor so eine, diese Casting-Tante hat, meine Dame von der Casting-Agentur... Genau. Ich hab ja auch eine Agentur. Wenn einer Mutti sagen darf, bin ich das. Ne, ich hab ja auch eine Agentur. Ja? Und die findest du bei Google, wenn du Anatol, mein Vornamen, und 10.001 Berlin eintippst. Ne? Super. Okay. Tschüss. Schleich. So. Okay, ich schleich mich. Genau, schleich dich. Tschüss. Kinder, ich schleich mich jetzt auch mal, oder? Ich würde mal sagen, ihr könnt euch ja hier alle noch miteinander voneinander verabschieden. Ach, hallo? Ja. Und dann mache ich... Hallo? Ja, das finde ich ja nett, dass ich noch rankomme. Ja, Ego. Ja. Ja, Wirklichkeit. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Wunderbar. Wer ist denn da? Okay. Lässig laufen. Also wer ist der Andreas? Legalisieren. Berlin. Hallo? Wer ist da? Lümmel. Kinder, ich sag mal tschüss, oder? Ja, tschüss. Ich sag euch mal allen tschüss. Tschüss. Mach's gut. Hallo. Lässig lieben. Tschüss, laufen. Tschüss. Alles klasse. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Tschüss. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß, das Mädchen sprach.